dass ich unsere Vortragende von heute Morgen und den Vortragenden von heute Nachmittag begrüße. Frau Professor Böhm und Herr Professor Arnaldi konnten nun trotz mancher Hindernisse zu uns kommen und wir sind Ihnen sehr herzlich dankbar dafür. Io traduco, mi permetto di aggiungere alle parole del professor Elze a nome di noi italiani il ringraziamento più fervido per la professoressa Böhm e per il collega ed amico Arnaldi che nonostante gravi, gravissimi impedimenti sono potuti venire, superando appunto queste difficoltà, qui a darci il loro contributo. Grazie. Nachdem wir gestern Herrn Diener gehört haben, der uns über die päpstlichen Briefe und Urkunden für die Universitäten des späten Mittelalters und ihre Angehörigen gesprochen hat, schließt sich nun heute die Vorlesung von Frau Böhm sehr gut an und in der Diskussion werden wir ihr gelegentlich sagen müssen, was gestern schon besprochen worden ist. Insoweit sind Sie im Nachteil uns gegenüber. Die Vorlesung über kaiserliche Universitätsprivilegienpolitik vom 14. bis 16. Jahrhundert, die Sie jetzt uns bitte halten mögen. Ieri noi abbiamo sentito parlare della presenza dell'università nei registri papali con tutto quanto questo comportava per porci in luce lo sviluppo, l'evoluzione e le vicende delle università. Oggi la professoressa Böhm, come avete visto dal nostro programma, ci parlerà dei privilegi papali e imperiali per la fondazione o per il riconoscimento di università come studi generali. Cioè ci ricolleghiamo e in un certo senso sviluppiamo quanto già ieri era stato in qualche modo prefigurato e previsto. Grazie. Ja, zunächst möchte ich sagen, ich freue mich ausgesprochen hier sein zu können und danke Herrn Kollegen Elze und Herrn Kollegen Manselli für die freundliche Einleitung. Ich bedauere außerordentlich besonders gestern das Referat von Herrn Diener nicht gehört zu haben, weil sich hier ja Berührungspunkte, starke Berührungspunkte ergeben und ich bitte auch Sie mir zu sagen oder Zeichen zu geben, wenn ich vielleicht Dinge mitberühre, die hier schon besprochen worden sind. Ja. Nun, meine Ausführungen sind im Grunde kein großer Forschungsbeitrag, sondern nur der Versuch, die in der jüngeren Forschung vergessene kaiserliche Universitätsprivilegierung am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zusammenzufassen, einen Überblick zu geben. Ich möchte nun erstens kurze Bemerkungen machen zur Schlussphase der kaiserlichen Universitätsprivilegierung, um dann das eigentliche Thema abzuhandeln in zwei Aspekten, einmal dem Aspekt des Inhaltes, und zum Zweiten anschließend einige grundsätzliche Fragen zur Einordnung solcher Privilegien. Ich darf vorausschicken, ich habe Ihnen einiges Material, einige Kopien mitgebracht. Die bitte erschrecken Sie nicht, dass Friedrich III., der Schöne, und Kaiser Friedrich III. Aus dem 15. Jahrhundert zusammengeklammert sind. Das ist bei mir im Institut geschehen. Es sind zwei Urkunden, eine die erste Kaiser-Universitätsurkunde von 1318 für Treviso, dann eine Urkunde, die interessant ist, ich komme darauf zu sprechen, von Kaiser Friedrich III., dem Habsburger, für Tübingen. Und des Weiteren habe ich versucht, das ist problematisch, eine Aufstellung der Kaiser- und Papstprivilegien für Generalstudien zu geben. Ich habe dies nicht getan im Sinne der Vollständigkeit. Das kann man gar nicht, denn die Abgrenzung, das wird auch Herr Diener sicher bestätigen, die Abgrenzung von Gründungs- oder Stiftungsprivilegien, gerade auf päpstlicher Seite, zu anderen Bullen, für die im Universitätszusammenhang stehen, ist sehr schwierig. Ich habe dies nur getan, oder eher getan, im Hinblick auf die Optik, auch die quantitative Optik von Papst- und Kaiserprivilegien. Nun zunächst ein Blick auf die Schlussphase. Bekanntlich ist ja mit dem Ende des Alten Reiches 1806 auch die Epoche der alten deutschen Universitäten zu Ende gegangen. Die Universitäten, die ihrerseits aber verfassungsrechtlich noch im Mittelalter wurzelten. Diejenigen Universitäten, die die Revolutionskriege und die staatliche Flurbereinigung nach 1800 überlegt haben, verloren bei der Abdankung des alten Kaiserreichs de jure ihren Status als universal privilegierte Stiftungen. Sie wurden damit, obwohl sie ja bisher Territorialuniversitäten waren, jetzt in einem neuen juristischen Sinn Landesuniversitäten. Das heißt, nicht mehr als Korporationen mit privilegiertem Gerichtsstand, sondern als administrativ eingegliederte Veranstaltungen des Staates. So bezeichnete sie schon das preußische Landrecht 1794. Die Zäsur nach 1800 fand vor allem Ausdruck darin, dass die Promotionen nicht mehr nominell Caesarea vel Pontificia Autoritate erfolgten, sondern jetzt unter der Souveränität des Landesherrn, so heißt zum Beispiel ein frühes Dekret des bayerischen Königs, sub auspiciis Bavariae regis. Also, mit dem Ende der alten Reichsverfassung hörten die Universitäten auf, universal privilegierte Generalstudien, Studia Generalia, zu sein. Die seit der Frühzeit des abendländischen Universitätswesens im Mittelalter geübte Praxis der Privilegierung durch eine der beiden oder der Universalgewalten oder beide, hat auch in dem seit dem 16. Jahrhundert so benannten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation bis ins 18. Jahrhundert nicht nur dekorative Funktion gehabt oder Funktion der Prestigeerhöhung für die Universität, für den Landesfürsten, sondern die Privilegierung hatte durchaus noch eine rechtliche Bedeutung. Das zeigt sich zum Beispiel in der Beibehaltung der Privilegieneinholung durch die fürstlichen oder städtischen Stifter für die Universitäten, auch im Zeitalter des Absolutismus. Für die protestantischen Neugründungen des 18. Jahrhunderts genauso wie für die katholischen Universitäten. Die Universität Göttingen und ihr Landesherr ließen sich 1733 das Kaiserprivileg viel kosten. Privilegien kosteten Geld. Man hatte vorher die Frage der Notwendigkeit eines solchen Stiftungsbriefs geprüft, mit dem Ergebnis, ein Privileg sei notwendig, weil die Juristen dadurch das Recht haben, in Reichssachen aufzutreten, wenn sie an einer kaiserlich legitimierten Universität promoviert haben. Und für die beiden letzten Hochschulgründungen im Alten Reich, das war Münster und Bonn im Kurfürstentum Köln, im Hochstift Köln, wurden beide eingeholt, päpstliche und kaiserliche Konfirmationen 1773, 1783. Dabei ist für die Rechtsfrage wieder etwas interessant. weil nämlich der Münstersche Landesherr oder Kurator zusätzlich zum Privileg die solemne Inauguration für die Universität als Rechtsgrundlage des Graduierungsrechts, des Promotionsrechts für notwendig hielt, weil aber die Zeitläufe und die Finanzen schwierig waren, wurden in Münster bis zur Aufhebung der Universität 1818 keine Doktoren kreiert. Nun, unter diesen Perspektiven zeigt sich also bis um 1800 die Privilegierung der Universitäten durch eine Universalmacht als immer noch lebendiges Bezugsfeld zwischen Universitätsverfassung, Reichsverfassung und Reichskirchenverfassung. Dieser Aspekt rührt nun an die Frage des Themas. Die Frage nach den Anfängen und nach den Motiven kaiserlicher Universitätsprivilegierung. Eine Bemerkung noch voraus zur Wahl des Themas. Ich bin eigentlich ausgegangen von der Tatsache, dass die päpstlichen Privilegien für die Universitates seit rund 1200 und für Scholaren und Magistri von den Anfängen her und dann vor allem in der avignonesischen Epoche des Papsttums durchaus als Instrument kurialer Politik angesehen werden dürfen, zum Beispiel im Zusammenhang der Obedienzpolitik. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Herr Diener davon gesprochen hat. Ich darf vielleicht etwas immer gleich anmerken, Diskussionspunkte, die ich hier weglasse. Deshalb stellte sich mir die Frage, ob das auch für die kaiserliche Seite gilt. Ob die kaiserliche Universalgewalt auch eine Privilegienpolitik betrieben hat und welcher Art die Rechtsmotive dafür waren, welcher Art die Auswirkungen. Die kaiserliche Privilegienarbeit für Scholaren und Universitäten ist seit dem Spätmittelalter, seit dem 15. Jahrhundert, eingemündet in ein spezifisches Problem der deutschen Universitäts- und Reichsgeschichte. Ich kenne keine französische oder englische oder spanische Universität, die nach der Mitte des 15. Jahrhunderts ein Kaiserprivileg eingeholt hätte oder sich bemüht hätte. Noch eine Bemerkung, was den Zeitraum betrifft, 14. bis 16. Jahrhundert. Er erscheint deshalb interessant, weil sich damals eine Wandlung der kaiserlichen Universitätsprivilegienpolitik abzeichnet. Das hängt nicht zuletzt zusammen mit den politisch und kirchenpolitisch einschneidenden Entwicklungen, die sich vom Rückzug der kaiserlichen Aktivität aus dem italisch-burgundischen Raum seit Karl IV. Hinstreckt über die Periode des Konziliarismus, der Kirchen- und Reichsreform 14. bis 15. Jahrhundert zum Zeitalter der Reformation, der Territorialisierung und Konfessionalisierung des Hochschulwesens. Die Geschichte der kaiserlichen Privilegien war aber nicht nur Spiegelbild der politischen Situation des deutschen Königtums. Sie war auch Ausdruck für die Entfaltung einer Rechtsidee unter dem Einfluss der Rezeption des römischen Rechtes und des Humanismus. Noch ein Wort zur Lage der Forschung. Es ist eigenartig, dass auch jüngste Arbeiten sowohl zur Universitätsgeschichte wie auch allgemein zur Geschichte der Reichsverfassung das Problem der Kaiserprivilegien stereotyp aus den älteren Arbeiten der Generation Kaufmann, Denifle, Vretschko und so weiter übernehmen oder übernommen haben. Das heißt, es wurden keine neuen Fragestellungen angesetzt. Nur ein Beispiel, die jüngste Tübinger Arbeit von Waldemar Teufel, Universitas Studii Twingensis, Herr Quartal weiß da Bescheid, 1977, nennt als Motive für die wachsende Zahl kaiserlicher Stiftungsbriefe, fasst dies folgendermaßen zusammen. Zitat: Der eigentliche Grund lag darin, dass nunmehr auch in Deutschland, wie früher in Italien und im Arelat, Regnum Arelatense, unter dem Einfluss der humanistischen Strömung und der stärkeren Betonung des Studiums des römischen Rechts das Bedürfnis entstand, den Kaiser um solche Bewilligungen anzugehen. Es sei nicht verwunderlich, besonders bei Friedrich III., bei den Universitäten der zweiten Gründungswelle, denn so schwach auch Kaiser Friedrich sonst seine Regierung handhabte, er war bestrebt, im Zuge der nationalkirchlichen Tendenzen im 15. Jahrhundert den Einfluss auf kirchliche Territorien und Rechte im Reich so weit wie möglich auszudehnen. Und das führt aber der Autor, nun Teufel, speziell aus für die Universität Tübingen, nur im Zusammenhang des Bistumsstreites, um darzulegen, warum sich das Kaiserprivileg für den Württemberger Herzog so verzögert hat. Und die jüngste Biografie über Kaiser Maximilian I. von Hermann Wiesflecker lässt den Aspekt des Verhältnisses Maximilian und die Universitäten überhaupt weg, überhaupt aus dem Blick. Er weist nur hin auf eine ungedruckte Grazer Dissertation von Andrea Baltel über Maximilians Beziehungen zu Wissenschaft und Kunst 1967, die mir allerdings nicht bekannt ist und nicht erreichbar war. Die neuere und ältere Forschung geht von der Voraussetzung aus, dass die treibende Kraft für die Ausstellung kaiserlicher Bestätigungen seit dem 14. Jahrhundert ausgegangen ist, mehr oder weniger einseitig, von den fürstlichen oder städtischen Obrigkeiten. Das ist ein Faktum, das klar aus den Narrationes der Urkunden beziehungsweise aus der Nennung der Petenten hervorgeht. Nun aber meine Frage. Wie weit die Universitätsprivilegierung auch im grundsätzlichen Interesse der kaiserlichen Gewalt lag und vielleicht doch ein wichtiger Faktor war bei der Ausprägung eines neuen Selbstverständnisses des Kaisertums an der Wende zur Neuzeit. Das würde implizieren, dass sich auch auf kaiserlicher Seite dass es sich auf kaiserlicher Seite um eine Privilegienpolitik handelt. Das ist meine These, die ich nun in zwei Abschnitten darlegen möchte. Ich bin auch gerne bereit, jederzeit hier zu unterbrechen und auf Fragen zu antworten, es sei denn später in der Diskussion. Zunächst nur des Überblicks halber, und da verweise ich Sie auf diese Liste, zum Bestand und zum Inhalt der Kaiserdiplome. Um Missverständnissen vorzubeugen, es geht bei mir hier allein um die Untersuchung von Kaiserdiplomen, die die Errichtung, also Stiftung von Universitäten, genehmigen oder bestätigen. Es geht also nicht um die Zusammenstellung aller kaiserlichen Konstitutionen, die irgendwie Universitäten erwähnen oder Regelungen treffen für einzelne Belange. Allerdings darf man sagen, über die Stiftungsprivilegien hinaus ist die Zahl kaiserlicher Diplome für Universitäten relativ gering. weil die Verfassungsgestaltung und wirtschaftliche Dotierung der Universitäten in dieser Zeit eigentlich längst Sache der Landesherren war. Wenn die kaiserliche Universalgewalt entscheidend hinter der kirchlichen zurücksteht, für unseren behandelten Zeitraum, wie Sie optisch sehen, hängt das natürlich auch zusammen mit der Vermögensstruktur der Universitäten. Diese Vermögensstruktur hat sich ja noch bis ins 17., teils 18. Jahrhundert hinein wesentlich rekrutiert aus Inkorporationen, wofür eben der Landesherr die päpstliche Genehmigung brauchte, und der andere Teil der Vermögensanweisungen auf Zölle, Steuern und Ähnliches war, dies konnte der Landesherr souverän regeln. Der Bestand an Urkunden, Kaiserurkunden, stellt sich nun also deshalb relativ geschlossen dar, und zwar folgendermaßen. Bei einigen, das darf ich sagen, in der Liste aufgeführten Diplomen handelt es sich um keine eigentlichen Kaiserurkunden, sondern um Konfirmationen, die die Kaiser in ihrer Eigenschaft als Landesfürsten gegeben haben. Zum Beispiel Maximilian I. für Freiburg 1492-95 oder Karl V. für Tübingen. Das geht aus dem Urkundentext. Ich habe ihn nicht hier, aber ich könnte es könnte man aufweisen. Zum Beispiel verbindet das Diplom Kaiser Friedrichs für Freiburg 1456 formelhaft die beiden Rechtssphären miteinander. Das Diplom ist gegeben als Fürst von Österreich, von Neues zu geben, es ist also nicht auf ihrem Text. Und als römischer Kaiser. Also die Diplome unterscheiden hier sehr deutlich. Es sind außerdem Diplome aufgenommen, die von römischen Königen erstellt sind. Das ist nun interessant. Friedrich der Schöne, Karl IV., Maximilian I. vor der Kaisererhebung. Das eröffnet eine interessante Frage zum kaiserlichen Verständnis der Reichsverwaltung. Markante Imperium. Max Mayhöfer, den ich hier zugrunde gelegt habe, aber ergänzt, es muss wesentlich ergänzt werden, hat die Urkunden ab 1308 diplomatisch auf die Abhängigkeiten hin untersucht, mit folgenden Ergebnissen. Treviso 1318 steht isoliert. Größere stilistische Übereinstimmungen zeigen sich in der Zeit vor 1500 für die Urkunden aus der luxemburgischen Kanzlei, Karl IV. Sigismund. Für die Urkunden nach 1500 sind modellbildend die Diplome für Marburg, Wittenberg und Dillingen. Ich habe Ihnen aus Mayhöfer hier diese Stammbäume zur Übersicht mit abgedruckt. Die Diplome Friedrichs III. Für Freiburg, Lüneburg und Tübingen bilden inhaltlich eine Sondergruppe. Es fällt Folgendes auf, rein optisch schon, abgesehen von der Überzahl päpstlicher Bullen. Erstens, die Häufung kaiserlich privilegierter Universitäten in den weiteren Reichsgebieten, also Lombardei, Burgund, Toskana, unter den Luxemburgern. Besonders durch Karl IV., dann aber noch für die Zeit Sigismunds. Während dieser Zeit das Fehlen kaiserlicher Privilegien für deutsche Universitäten, wenn man Prag hier ausnimmt, oder auch für die im Umkreis von Prag gegründeten Universitäten Wien, Krakau, Fünfkirchen. Keine Kaiserdiplome. Erstes deutsches Generalstudium mit Kaiserprivileg ist Köln 1442. Zweitens, Kaiserdiplome für den engeren Reichsraum setzen also erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts ein, um sich gleichzeitig geografisch zurückzuziehen aus dem, sagen wir mal, Ausland. Das letzte Kaiserprivileg für eine italienische Universität 1439 Mantua, eine Bestätigung Albrechts II. Mit inserierter Urkunde Sigismunds. Drittens, seit rund 1500 gewinnen bei einigen deutschen Universitätsgründungen die Kaiserbestätigungen die Vorhand. Frankfurt, hier hat allerdings der Landesherr zunächst ein päpstliches Privileg angestrebt, dann Wittenberg und vor allem Marburg. Marburg als erste protestantische Konfessionsuniversität stellt einen Sonderfall dar. Ich komme am Schluss darauf zurück. Marburg hat kein päpstliches Privileg erhalten. Von den deutschen Landesuniversitäten nach der Gründung Marburgs, Mayhöfer nennt 26 einschließlich Basel, haben sich nur zwei Universitäten mit päpstlichen Bullen begnügt, das war Ingolstadt und Basel 1459. 13 Universitäten erhielten nur kaiserliche Privilegien, dazu gezählt hier Rostock, das 1560 neu begründet wurde. Die anderen weisen päpstlich-kaiserliche Doppelprivilegierung auf. Nun kurz zum rechtserheblichen Inhalt dieser Kaiserdiplome. Sie lassen sich durchaus mit den päpstlichen vergleichen. Teils beziehen sie sich auch aufeinander, die Kaiserdiplome stärker auf die päpstlichen als umgekehrt. Und zwar handelt es sich um folgende Komplexe, ganz kurz, auch für die Diskussion dann aufzuheben, die allerdings nicht expressis verbis in allen Urkunden vorkommen. Genehmigung zur Errichtung oder Konfirmation des Studium Generale mit Verewigungsformel, dass dieses immer als solches anzuerkennen sei. Nennung der Fakultäten oder Wissenschaften, das ist unterschiedlich. Verleihung der Privilegien, Freiheiten anerkannter Generalstudien, dabei wird meist Bologna, Paris oder beide oder getrennt genannt und dann variabel weitere Universitäten je nach Kanzleitradition. Verleihung des Promotionsrechts und zwar mit der Licentia ubique docendi. In Kaiserurkunden das ubique in der Regel bezogen auf den Raum des Sacrum Imperium. Im Grunde eine Verengung. Gewährung von Steuerfreiheiten, Befreiung von Lasten, Geleitschutz und so weiter. Teils auch für die Familiaren der Privilegierten. Das ist spezifisch kaiserlich. Zubilligung des Rechtes der Professorenernennung und Aufsicht an den Landesherrn oder an die Kommune oder an den Bischof. Das berührt sich mit der Kanzlererhebung und den päpstlichen Privilegien. Gewährung des Rechts der Statutenabfassung, selten. Und Bestellung von Conservatores Privilegiorum. Als substanzieller Kern erweisen sich dabei drei Rechtskomplexe. A, spezifisch kaiserlich, die Schutz- und Immunitätsverleihung. Das könnte ich zeigen, besonders an Köln. B und C, in Analogie zu päpstlichen Privilegien, die Anerkennung als Studium Generale unter Verleihung des Rechtsstatus anderer Generalstudien mit Verweisung der Ausstattungspflicht, also des eigentlichen konkreten Stiftungsrechts, in die landesherrliche Sphäre und mit Verleihung des Promotionsrechts, ubique docendi. Päpstliche Gründungsbriefe enthalten darüber hinaus teils auch konkrete Bestimmungen über Kanzlerernennung, über Inkorporationen und so weiter. Das wäre ein für die Diskussion zum Vergleich. Nun, dabei ist aber bei diesen Analogien doch die Unterschiedlichkeit der Provenienz zu bedenken. Die Ursprünge der päpstlichen Privilegien seit dem 12. Jahrhundert wurzeln in drei rechtlichen Zuständigkeitsbereichen des Heiligen Stuhls. deren Zentralisierung ja Anliegen der Kirchenreform war. Einmal in der traditionellen kirchlichen Lehraufsicht. Sie konzentrierte sich seit dem zweiten Lateranum in den Dekreten zur Hebung der Klerikerausbildung, genauso wie in den Verboten des Rechtsstudiums und Medizinstudiums für bestimmte geistliche Stände. Andererseits wurzeln sie im kirchlichen Benefizialwesen. Die Privilegien für Klerici Scholastici zur Befreiung von der Residenzpflicht stehen ja mit am Anfang der Anspannung päpstlicher Benefizialhoheit, die ihren Höhepunkt während der Zeit der Avignon-Päpste bekommt. Und drittens wurzeln sie in der päpstlichen Jurisdiktionsgewalt im Privilegium Fori. Nun, die kaiserlichen Universitätsprivilegien stehen in einem etwas anderen Traditionszusammenhang, der zurückführt zur Authentica Habita Friedrichs des Ersten. Die Authentica Habita, ich hoffe nicht, Herrn Kollegen Arnaldi auch irgendwie vorzugreifen, weil ich auch auf Studium Generale etwas kommen muss. Die Habita enthält ja wesentliche drei Dispositionen. Kaiserlicher Geleitschutz für diejenigen, die causa studiorum peregrinantur, Herauslösung aus heimatrechtlichen Belangen am Studienort durch Verbot der Haftbarmachung eines Scholaren für die Vergehen eines Landsmannes, das schließt an Justinian an, und drittens Exemption aus der weltlichen Lokalgerichtsbarkeit, Zuweisung des Scholaren an die geistliche Gerichtsbarkeit des Magisters oder des Bischofs, des Ortsbischofs. Die Habita stand ja bekanntlich im Zusammenhang des Reichstags von Roncaglia, 1158, wofür Bologneser Juristen mitwirkten. Und das Privilegium selbst ist Beleg für die Rezeption Justinians. Das Kaiserrecht rückte mit wachsender Bedeutung für Staatsdenken und Herrschertheorie neben die Kanonistik, die das kirchliche Verfassungssystem untermauerte. Nun, die jüngere Forschung betont ja, dass die Kluft zwischen den beiden Rechtskreisen, Kanonistik, Legistik, nicht überschätzt werden darf. Das ist richtig. Aber man erkennt doch in der Frühphase päpstlicher und kaiserlicher Privilegien durchaus auf der universalen Ebene und auch in den Diskussionsobjekten ein Konkurrenzphänomen, eben im Zusammenhang der Kirchenreform, der Reichsreform. Die Arbeit der italienischen Glossatorenschulen, auch bei der Interpretation der Habita, führte dann zur theoretischen Begründung der kaiserlichen Privilegienhoheit über Universitäten. Darauf komme ich zurück. Zwischenglied war das Diplom Friedrichs II. Für die Universität Neapel 1224, möchte ich hier ausklammern, noch kein Studium der Generale im Übrigen, erst später so benannt, und ohne eine Licentia ubique docendi, ein Studium mit betont territorialer Geltung. Immerhin aber, Neapel hatte Modellwirkung für das herrscherliche Moment bei Universitätsgründungen. Das lässt sich zum Beispiel bei den Studienprivilegien spanischer Könige im 13. Jahrhundert nachweisen. Allerdings, darauf möchte ich doch aufmerksam machen, die späteren deutsch-kaiserlichen Privilegien haben bei der Verleihung der Libertates anerkannter Studia Generalia nie ausdrücklich auf Neapel verwiesen. Nun, in jüngerer Zeit haben mehrere Arbeiten von Klaassen, Koller, Borst, Seibt und so weiter. Die Perioden der ersten europäischen Universitätsgründungswellen oder Reformwellen beleuchtet und auch versucht, hier Kontinuitäten oder Zäsuren nach Gründungsdaten nachzuweisen. Das ist etwas problematisch. Ein interessanter Aspekt aber wurde von Arno Borst aufgeführt, nämlich, dass die frühen Gründungen, abgesehen von Neapel, im Zusammenhang mit päpstlichen Reformbestrebungen standen. Und zwar zeigt er, für die in der Gründungswelle ab 1290 gestifteten rund 20 Universitäten, von denen nur wenige florierten, zeichne sich eine Krise ab. Nämlich, diese Generalstudien seien in Distanzierung von der hochscholastischen Universität zerrieben worden, also kaputt gemacht worden, zwischen zwei Reformkonzeptionen. Einerseits die traditionelle päpstliche Konzeption, die eine Schwerpunktpolitik unter Universalvision einer päpstlich regierten Christianitas vertrat. Diese Schwerpunktpolitik werde greifbar darin, dass der Papst die Licentia Ubique Docendi, die er erstmals für Toulouse 1233 verlieh, nicht allen Generalstudien zubilligte und andererseits auch nicht die Vollzahl der Studiengänge in Quavis Licita Facultate, Artes, Recht, Medizin und Theologie, erstmals 1289 für Montpellier. Das heißt also, der Papst erteilte diese beiden Privilegien nicht allen Generalstudien, sondern nach bestimmtem Plan, so Borst, verkürzt. Und andererseits, der Typ der stationären Landesuniversität. Die Landesuniversität hat mit dem Streben ihrer fürstlichen Gründer verbunden den Ehrgeiz nach territorialer Autarkisierung, das heißt also zur Angleichung an alle anderen, Vollzahl der Universitäten, der vier Fakultäten und Licentia Ubique Docendi. Nun, erwähne dies deshalb, weil man diese Tendenzen einer gescheiterten päpstlichen Schwerpunktpolitik vielleicht auch weiter ausdehnen darf oder einbeziehen darf. Die Tatsache, auffallende Tatsache im 14., 15. Jahrhundert, dass Päpste einer Reihe von Generalstudien bei der Fundierung die theologische Fakultät zunächst versagten. Ich habe, glaube ich, auf die meisten hingewiesen in dieser Liste, wo die theologische Fakultät erst später genehmigt wird. Nun, auch eventueller Diskussionspunkt für später. Interessant ist aber erst deshalb, weil sich für die Kaiserprivilegien eine gewisse Parallelerscheinung abzeichnet, nämlich in der Begünstigung des Kaiserrechts. Die Kaiser haben zwar von vornherein den Anspruch auf Gewährung aller Wissenschaften in Qualibet Facultate wahrgenommen. Man kann aber von Treviso über Arezzo, Orange zu den Diplomen Friedrichs des Dritten, bei ihm auf einem Höhepunkt, eine Exponierung des Rechtsstudiums verfolgen. Das lässt sich besonders, ich meine bei Freiburg, aber eben besonders auch bei dem Ihnen vorliegenden Diplom für Tübingen 1484 zeigen. Da weicht sogar die Arenga schon ab von den sonst üblichen formelhaften Hinweisen auf die kaiserliche Pflicht, die blühenden Studien zu fördern und auf die Bedeutung der Wissenschaft für den Staat. Hier legt Friedrich besondere Sorge die hervor die Sorge für die Romanorum Imperatorum Leges et Constitutiones Sacre, denn, wie er sagt, nur auf diese, die auf diese Leges gestützten Herrscher vermögen, den zügellosen Sinn der Untertanen niederzuhalten und den Bestand des Reiches zu sichern. Ich verweise Sie hier auf den Urkundentext in der Arenga. Und dann konzidiert der Kaiser, ich muss mir den Text hier selber schnell holen, konzidiert der Kaiser et extunc und so weiter. Ja, ich habe es in meinem Exemplar angestrichen, sonst muss ich nämlich alles, vielen Dank, sonst muss ich es nämlich erst nochmal alles durchschauen. Wenn ich es jetzt nicht da habe, aber Sie sehen es, doch hier muss ich es irgendwo haben. Sie sehen es hier. Das ist an sich der Kaufmann-Abdruck nach dem Abdruck aus Rot-Urkunden für Tübingen, der auch diese Sperrungen drin hat. Und dann hier eben extunc sacre hieß enem imperialis celsitudo fulcita effrene subditorum sorum, das ist das, was ich gerade zitiert habe, und dann concedimus extunc et in antea perpetuis futuris temporibus omnes et singulas imperialis leges constitutiones et quecumque alia jura ubicumque et aquibuscumque edita aut promulgata und so weiter. Also hier die besondere Exponierung des Kaiserrechtes für Tübingen, und nun kommt der Sonderfall bei Friedrich II., nämlich das Privileg für Lüneburg. Das 1471, ein Sonderfall, denn hier handelt es sich tatsächlich um den Versuch der Gründung eines Generalstudiums allein für die Leges Imperialis, und zwar ausdrücklich ad insta generalium studiorum et universitatum pariformiter et absque ulla differentia, mit dem Promotionsrecht ubique per sacrum romanus imperium. Allerdings blieb Lüneburg eines der von Rechtsstell sogenannten Paper Privileges. Und nach 1500 bemerkt man auch immer wieder die Betonung der Rechtsstudien, nicht nur bei den kaiserlich privilegierten Universitäten. Es wurde zum Beispiel bei Vienna bei der Argumentation gegenüber dem kaiserlichen Hof zur Erlangung eines Privilegs als zugkräftiges Motiv auf die notwendige Verbesserung der Rechtswissenschaft hinbewiesen. Nun, das Bedürfnis nach Pflege des Ius Civile lag natürlich im Interesse vor allem der unmittelbaren Universitätspatrone. Auch dafür gäbe es viele Beispiele, die ich nachher nachtragen könnte. Aber wie dem auch sei, in den Kaiserprivilegien zeichnet sich die wachsende Bedeutung der Rezeption des römischen Rechts klar ab, zeitweise sogar, wie eben gezeigt, mit der Tendenz, eine Tendenz, die sicher im kaiserlichen Selbstverständnis wurzelte, diese Kompetenz bezüglich des Kaiserrechts bei der Potestas Imperialis zu monopolisieren. Allerdings, das ist ebenso wenig gelungen wie die päpstliche Schwerpunktpolitik. Nun, ich habe damit schon vorgegriffen zur zweiten Frage, einer Hauptfrage, die ich hoffe, sehr kurz noch abzuhandeln und manches auf die Diskussion zu verweisen, nämlich die Frage nach den Motiven und nach dem Wesen der Kaiserprivilegien. Die Häufung der Privilegien zuerst für italienische Kommunen und die Urkundung durch römische Könige, schon bei Friedrich dem Schönen, dem Dritten, weist auf grundsätzliche Zusammenhänge hin, meines Erachtens, und zwar auf politische und auf rechtliche. Was die politischen Zusammenhänge A betrifft, so müsste hier eine Aufhellung von Fall zu Fall geschehen. Ich glaube, das würde den Rahmen hier des Referats sprengen. Ich meine, man bräuchte nur hinweisen auf die Stellung der Städte in der Lombardei, auch in der Toskana, als Stützpunkte ghibellinischer und kaiserfreundlicher Gesinnung oder auf die Sonderstellung Savoyens, gerade in der luxemburgischen Zeit, das Hereinwachsen des Herzogtums, des zum Herzogtum erhobenen Savoyen zur Reichsfreiheit und so weiter. Ganz eindeutig lässt sich das zum Beispiel schon 1318 für Treviso nachweisen, dass hier vom habsburgischen Gegenkönig, Gegenkönig Ludwigs des Bayern, als erstes privilegiert wird. Man könnte hier als Hintergrund die Italienpolitik Friedrichs und auch die päpstlich-anjuinische Reichsvikariatspolitik beleuchten. Dabei die bewusste Wahrnehmung der Reichsverwaltung schon als römischer König. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, er sei hier nur auch angedeutet. Und ich erinnere mich immer noch an die sehr schöne, zwar ältere Studie von Fritz Kern, der ja die verschiedenen nach dem Interregnum wachsenden Theorien über die Reichsgewalt des deutschen Königs vorführt. Ich habe das Büchle da, was wieder gedruckt ist. Nun, bei Treviso, um es hier kurz zu machen, auch das könnten wir nachher noch vervollständigen, ist besonders interessant die Bestimmung eines Treueids, nämlich die Forderung eines Treueides auf die königliche Majestät. Das ist singulär geblieben, aber man darf sagen, dass die Gunstformel, nämlich das Privileg als Gnadengeschenk für erwiesene Devotion, in den Papsturkunden sich in der avignonesischen Zeit seit etwa 1308 für Perugia findet. Mir scheint insgesamt zu diesem politischen Aspekt wichtig Folgendes. Die Beobachtung, dass Karl IV., mit dessen Regierung sich ja ein bewusster Verzicht auf aktive Italienpolitik abzeichnet, doch durch eine aktive Wahrung der Ansprüche in der Reichstheorie diesen Verlust kompensierte. Ich glaube, die Universitätsprivilegienpolitik im italienischen und burgundischen Reichsraum muss in die Beurteilung der Reichskonzeption Karls IV. Mit einbezogen werden. Und hier doch ein Zitat, ein sehr meines Erachtens treffendes Zitat von Fritz Kern. Die Vergeistigung des Rechtes trat ein, als das Recht seine Körperlichkeit verloren hatte. Wie es oft zu geschehen pflegt, dass das theoretische Bewusstsein dann sich vollendet, wenn es eine versagende Praxis zu durchdringen genötigt ist. Königsrecht und Kaiserrecht wurden von den Deutschen theoretisch zusammengefügt, als das Kaisertum nichts mehr zu bedeuten hatte. Eine weitere Phase konzentrierter päpstlicher Privilegienpolitik war ja dann das Zeitalter von Schisma und Konziliarismus. Ich klammere dies hier aus. Es ist eine hochinteressante Frage, möchte ich es andeuten. Warum finden wir hier eine Lücke an Kaiserprivilegien? Papstprivilegien sind sehr intensiv mit Obedienzpolitik. Warum aber eine Lücke der Kaiserprivilegien mit Ausnahme Köln 1442 von Friedrich III.? Ich glaube, diese Frage ist nur zu lösen eben unter dem Gesichtspunkt, dass gerade das Zeitalter der Konzilien ein Zeitalter ist, in dem die Universitäten, die ja als Gutachterkommission, übrigens seit dem Konzil von Pisa mit Sitz und Stimme auf den Konzilien, Mitwirkungsfunktion hatten, Teilnahmeberechtigung hatten, dass in dieser Zeit, Anfang des 15. Jahrhunderts, die Universitäten oder ihre Deputierten als Oratoren der Landesherren auftraten, nicht als Oratoren der Kaiser. Aber wie gesagt, ich hätte hier genügend Stoff auch, aber wollen wir das hier ausklammern für die Diskussion. Nur dies, es findet sich in den Reichstagsakten schon, finden sich schon Hinweise, die Universitäten zum Beispiel werden gestellt neben die Principes, Prelati, Alii, Reges und so weiter, zum Beispiel in einem Einladungsschreiben Sigismunds zum Besuch des Konzils von Basel. Nun, ich meine, dass B, gerade die Universitätsprivilegien als Quellengattung geeignet sind aufzuzeigen, dass die Förderung einer Rechtstheorie politische Perspektiven haben kann. Und dazu nun zum Abschluss einige Thesen. Nun, man müsste anfangen bei der Gründung Prag 1348. Wir wissen längst, oder es ist anerkannt, dass dies nicht nur ein Faktum böhmischer Landespolitik, sondern eben auch der Reichspolitik war. Interessant dafür ein Vergleich der beiden Urkunden Karls des Vierten, des Stiftungsprivilegs und als römischer König und dann wiederum als römischer König das zweite Diplom, das Bestätigungsdiplom für Prag, das sogenannte Eisenacher Diplom 1349, das sich dem Tenor nach, den Formulierungen nach ausdrücklich als eine Art Kaiserdiplom eben im Zusammenhang der Wahrnehmung der Reichsverwaltung darstellt. Es wird gegeben vom Rex Romanorum, ex sacro Romano Imperi, und zwar unter Bezug auf unsere Romanorum Imperatoris sui Reges Vorgänger. Es stellt sich also durchaus in die Linie der Kaiser und man spürt hier die Geltendmachung der kaiserlichen Prärogative, nämlich der Majestätsgeltung auch des römischen Königs für die Universitäten. Andererseits aber wird Prag und Karl IV. Auch Modellfall für das herrscherliche Stiftungsrecht des Landesherrn. Auch das ist ein weiter, sehr interessanter Komplex, das landesherrliche Stiftungsrecht im Zusammenhang der Steigerung der landesherrlichen Kirchenhoheit vor der Reformation. Dies hier nur als Perspektiven. Nun, wie kam es dazu? Dies, ich glaube, 5 oder 10 Minuten habe ich noch Zeit. Ja? Ich weiß nicht, wie lange es üblich ist. Dankeschön. Karl IV., ich darf dies verkürzen, weil ich damit, glaube ich, auf für heute Nachmittag Herrn Kollegen Arnaldi vorgreifen würde. Es muss aber hier erwähnt werden, dass Karl IV. Und seine Nachfolger die Konsequenzen ziehen konnten aus der in den juristischen Diskussionen entwickelten sogenannten Privilegientheorie. Das heißt, seit dem 13. Jahrhundert sind verschiedene Rechtsvorstellungen zusammengeflossen zum Begriff des Studium Generale als Studium Privilegiatum. Das sind drei Gedankenkreise, einmal bezüglich Gründungsrecht, bezüglich zum zweiten Gründungsort und drittens bezüglich des Spektrums der licite facultates, der erlaubten facultates. Gründungsrecht, einerseits aus der Aristoteles-Rezeption, womit in der Staatstheorie die Fürstenpflicht für die Bildung der Untertanen neu bewusst geworden ist. Hier steht das, also repräsentativ die Auffassung Thomas von Aquin, patet quod ordinare de studio pertinet ad eum qui preest rei publice, et principue, das ist nun die eigentlich auch kanonistische Auffassung, et principue ad auctoritatem apostolica sedes, qua universalis ecclesia gubernatur, cui per generale studium provedetur. Zum anderen die legistische Interpretation der Interpreten, vor allem des justinianischen Kaiserrechts und der Habita. Diese Auffassung schlägt sich auch nieder in dem in der Rechtskodifikation in Spanien, Alfons des Weisen, Las Siete Partidas, wo eine frühe Definition von Generalstudium gegeben wird, als Generalstudium als errichtet durch Mandat des Papstes, des Kaisers oder des Königs. Dann Gründungsorte, nur kurz, im Anschluss an die Kommentierung der justinianischen Konstitution Omnem, besagt dies, dass das Recht nur in Kaiserstädten gelehrt werden darf. Nun, justinianische Rechtssatz wurde von den Juristen erweitert, ausgedehnt auf alle andere Civitatis Regiae, hängt zusammen mit dem Rechtsstreit italienischer Rechtsschulen und wurde zum dritten eben ausgedehnt auf alle Fakultäten und auf das Promotionsrecht. Nun kommt aber noch eine Erscheinung dazu, zur selben Zeit. Ich möchte vielleicht doch hinweisen darauf, wir wissen, dass Karl IV. Beziehungen zu italienischen Juristenkreisen hatte. Er hat zum Beispiel auf dem Romzug 1355 den Juristen Bartolus, den Bologneser, Gesandten der Stadt Perugia in Pisa zum kaiserlichen Rat ernannt und ihm pfalzgräfliche Befugnisse, die Comitiva Palatii, erteilt. Das führt noch zu einem abschließend weiteren Gesichtspunkt, der meines Erachtens wichtig ist zur Interpretation von Kaiseridee und Kaiserprivilegien. Seit Karl IV. Beginnen kaiserliche Doktorernennungen, die Ernennungen zu Doctores Bullati, Doctores per Saltum, durch Satz, durch Sprung, weil sie die reguläre Laufbahn überspringen. Gleichzeitig beginnen Dichterkrönungen, die Poete Laureati. Die erste Dichterkrönung auf deutschem Boden vollzieht ja dann Friedrich III. Auf dem anlässlich des Frankfurter Reichstags 1442. Sie erinnern sich, das erste hier aufgeführte Kaiserprivileg auf deutschen, für eine deutsche Universität im selben Jahr. Es hat schon Retschko auf die Zahlen hingewiesen, nur zu den Zahlen kurz. Er hat aufgezählt bis zu Kaiser Leopold, bis 1697, 78 kaiserliche Doktorernennungen, wobei ein Höhepunkt bei Sigismund und Kaiser Friedrich III. Liegen. Die Dichterkrönungen, wie gesagt, beginnen in Italien durch Karl IV. 1355. Mit der Dichterkrönung und Doktorernennungen, Doctores Bullati, verbinden sich im Anschluss daran mit der Verleihung der Comitiva Palatii, der Pfalzgrafenrechte, die ja dann im 16. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts regelmäßig an Universitäten und juristische Fakultäten kaiserlich verliehen werden. Im Übrigen hier Hinweis auf der Liste, besonders auf das Privileg Maximilians I. für die Universität Wien von 1501, dann 1502 die Gründung des Collegium Poetarum in Wien, aufgespart für die Diskussion. Nun die Bilanz dazu. Kaiserliche Universitätsprivilegierung und Standeserhöhung im Sinne der Schaffung eines Briefadels rücken zusammen als neue kaiserliche Reservatsrechte, übrigens auch wurzelnd in den Kaiserrechtsdiskussionen des 14. Jahrhunderts. Die italienischen Kommentatoren haben besonders Baldus die akademischen Grade als Dignitäten aus majestätischer Verleihung interpretiert. Die Abwehrreaktionen der Universitäten übrigens gegen Doctores Bulati setzt seit Anfang des 5. Jahrhunderts ein. Die Anspannung der kaiserlichen Reservate scheint ein zentrales Phänomen bei der Wandlung der Kaisertheorie beim Übergang zur neuzeitlichen deutschen Reichsverfassung, da die Reichsstände ja als Repräsentanten des Reiches das Kaisertum eben auf diese Reservate zurückdrängt. Die Komplexe der kaiserlichen Reservatsrechte brauche ich hier wohl nicht aufzuführen. Jedenfalls, ich meine, dazu gehörte ja das vom Mittelalter her wirkungslos gewordene Recht der Königserhebung und eben jetzt dieser neue Komplex Universitätsprivilegierung, Standeserhebung, argumentierbar auch aus dem kaiserlichen Lehnsoberrecht. Abschließend noch einige Bemerkungen, was die Urkunden nochmals betrifft, auch dies nur hier noch sporadisch. In jüngerer Zeit wurde durch Winfried Trusen und Heinz Lieberich aufmerksam gemacht für das Spätmittelalter auf die Unterschiede von Kaisergesetzgebung und deutscher Königsgesetzgebung, das heißt auf die Umwandlung der Gerichtsverfassung, zunächst in Italien, durch den Einfluss des römischen Rechtes. Umwandlung der Gerichtsverfassung in dem Sinn, dass es zur Auffassung vom Kaiser als selbsturteilendem Richter kommt, im Unterschied zum herkömmlichen deutschen Verfahren der Rechtsfindung, des Rechts, der Rechtsweisung, Sententia Principum. Nun, in den Kaiserurkunden findet sich daher, das führt Drusen nicht auf die Kaiserprivilegien hin, aber bemerkt es grundsätzlich, zeigt sich zum Beispiel in der Wendung ex certa scientia, also de plenitudine potestatis, imperialis und so weiter, de certa scientia, wobei allerdings in unseren Kaiserurkunden auch immer hinzugefügt ist, sano concilio principum und so weiter, also mit unter Mitsprache oder Rat der Großen. Allerdings glaube ich doch, man darf sagen, soweit es mir jedenfalls ersichtlich ist, dass die Stiftung von Universitäten nicht zu den auf Reichstagen abzuhandelnden Reichssachen gehörte, also nicht abhängig von der Stände, der reichsständischen Zustimmung. Wir wissen, wir haben zwar die unsichere Überlieferung, dass Kaiser Maximilian auf dem berühmten Reichstag 1495, die Reichstagsakten sind noch nicht ediert dafür, die Reichsstände zur Gründung von Universitäten in den Kurfürstentümern ermahnt haben soll. Eine, wie gesagt, späte, unsichere Überlieferung. Indirekt geriet das Universitätsproblem auf reichsständische Ebene mit der Reformation. Der Reichstag von Speyer 1526 hat ja bekanntlich die Religionsfrage in den Gewissensbereich der Reichsfürsten, der Landesherren, verwiesen und die Kirchengüterfrage im Zusammenhang der Schulfrage geregelt. Die Universitätsgründung Marburg 1527 als erste protestantische Universität, bei dieser Gründung berief der Landesherr Philipp von Hessen sich betont auf die Speyerer Beschlüsse. Allerdings in dieser Phase der Rechtsunsicherheit doch sich um Privilegien bemühend, die dann Karl IV. Nach Zögern 1551 allerdings hier zumindest im zeitlichen Zusammenhang mit dem Reichstag von Regensburg gewährte. Nun, damit bin ich an sich hier am Ende. bin hier am Ende und möchte das andere der Diskussion überlassen, denn einen Aspekt habe ich nicht berührt, der eigentlich sehr wesentlich zum Verständnis des Ganzen wäre, dass sich seit der Reformation mit der vorübergehenden Verlegenheit der Universitäten wegen des Promotionsrechts abzeichnet die Bedeutung des Kanzlers, der Kanzler, der in päpstlichen Privilegien zunächst und später auch in Kaiserprivilegien teils eben dasjenige Organ war, de facto allerdings im landesherrlichen Kompetenzbereich, der Gerichtsbefugnisse wahrnahm und vor allem nominell im Namen von Kaiser oder Papst die Lizenzia bei den Promotionen erteilte. Es wäre ein interessantes Phänomen, nun zu zeigen, dass wie die protestantischen Universitäten seit der Mitte des 16. Jahrhunderts sich um Kaiserprivilegien bemühten, gleichzeitig aber immer noch die zuständigen, an sich früher zuständigen Diözesanbischöfe zu Kanzlern bestellten. Damit höre ich also hier mitten eigentlich in einem Diskussionspunkt auf und danke Ihnen für das lange Zuhören. Vielen Dank. Ich möchte nur ein Wort vorhersagen. Es war, als wären Sie gestern und vorgestern dabei gewesen. Und als hätten Sie absichtlich bestimmte Dinge, die wir in der Diskussion berührt haben, noch einmal wieder aufgreifen wollen. Zwar nicht nur als Ganzes außerordentlich nützlich und belehrend für uns, sondern gerade indem in einem anderen Zusammenhang die Dinge wieder aufkamen, die wir gestern und vorgestern schon besprochen haben, war es wirklich, als seien Sie seit Montag früh dabei. Herzlichen Dank. Dankeschön. Tante grazie. Come diceva il professor Ilse, la Frau Böhm ha toccato una quantità non solo grande di problemi, ma è sembrato quasi che avesse previsto o in qualche modo avesse inserito il suo discorso in quello che ieri e l'altro ieri è stato affrontato e discusso qui fra noi. Ho ora io il compito tutt'altro che agevole di darvi una sintesi, compito tutt'altro che agevole perché alla importanza dello sviluppo del discorso si aggiunge la massa delle indicazioni che sono state messe a nostra disposizione e mi scuso sin da ora se qualche cosa, cioè se parecchie cose di questo così importante nucleo di problemi e di dati finirà per andare almeno in parte perduto. Naturalmente vi sono state, diciamo così, delle premesse di ordine generale. Le premesse di ordine generale sono cominciate con la indicazione che la relazione della signora Böhm avrebbe avuto come ottica, piuttosto come punto centrale della sua ottica, piuttosto la discussione dei problemi relativi ai privilegi imperiali che non quelli papali, anche se da un punto di vista di quantità i privilegi papali sono indubbiamente numerosi. D'altra parte ha sottolineato che l'importanza dei privilegi imperiali non si limita al tardo medioevo né alla prima età moderna, ma arriva fino, si può dire, alle soglie della Rivoluzione francese. Qui ho potuto prendere delle indicazioni di date precise. Gottinga tra il 73 e l'83 ha ben due privilegi, perché per la fondazione dell'università il privilegio comunque è necessario. Quando c'è stata l'inaugurazione dell'Università di Münster si è avuta una cerimonia solenne Perché ancora nel XVIII secolo, dunque, risulta che la fondazione di un'università era un fatto importante e che aveva un suo rilievo, che aveva interesse e poneva, diciamo così, un particolare prestigio. Un'altra considerazione è stata fatta a proposito del rapporto tra privilegio papale e privilegio imperiale. Il privilegio papale specialmente, ma ci ritorneremo più oltre, specialmente durante il tempo dello scisma, è stato importante nella politica dell'obbedienza. E qui torniamo, si è detto tra parentesi, a un problema che era emerso in parte nei giorni passati. E per quanto riguarda la concessione di privilegi da parte imperiale, nessun imperatore concede dei privilegi a università non tedesche dopo la metà del XV secolo. Naturalmente la concessione dei privilegi non è un fatto meramente casuale, ma si inserisce in quella che noi possiamo dire la evoluzione della concezione stessa del potere imperiale e la evoluzione del mondo culturale. Come è stato posto per esempio in rilievo a proposito dell'Università di Göttingen, vi è stato il concorrere di elementi che sono ad un tempo giuridici, cioè la necessità di un migliore apprendimento del diritto e nello stesso tempo della influenza dell'umanesimo. Sono connessi alla volontà del sovrano, che è l'imperatore Federico III, di volere un'università anche in relazione ad una tendenza di politica culturale nazionale, nella quale anche va ricordata l'importanza di Massimiliano I, anche se, a quanto mi pare di aver capito, su Massimiliano I noi non abbiamo ancora una precisa ed una esaustiva discussione. Poi, con lo studio di una serie di privilegi che sono andati da quelli della Università di Bologna via via lungo una serie di altre indicazioni, si è posto il problema della fondazione delle università e dei problemi che questi privilegi, dei privilegi della fondazione dell'università e dei problemi che da questi privilegi di fondazione derivano. Relativamente parlando, soprattutto se li paragoniamo con i privilegi papali, i privilegi imperiali sono relativamente in minor numero e riguardano naturalmente anche i modi e le autorità che emanano questi privilegi. È interessante che, per esempio, nel caso di Federico III, a proposito dell'Università di Freiburg, il privilegio è da una parte dell'imperatore, dall'altra del principe d'Austria, quale Federico III appunto era. E non è meno interessante il fatto che Carlo IV di Boemia abbia emanato i suoi diplomi imperiali di fondazione con un determinato criterio, è vero che riguarda Lombardia, Toscana, Borgogna, prescindendo dal problema dell'Università di Praga, di cui la Frau Böhm ha naturalmente discusso successivamente. Che cosa è contenuto in questi diplomi di concessione imperiale dell'università? Io non so se ho potuto indicare tutto, ma prima di tutto quello che la Frau Böhm ha chiamato la Verewigung del diritto di questa università di esistere, vale a dire la concessione di un valore permanente, diremmo in termini nostri, a proposito della concessione dell'università stessa. Viene poi notato a proposito della licenzia docendi il fatto che nei diplomi pontifici si accenni alla licenzia ubique docendi, laddove invece nei diplomi imperiali questo si ha in realtà un restringimento di questa facoltà, perché la licenza è di insegnare nel territorio imperiale. Vi sono poi delle altre, diremmo noi oggi, agevolazioni, degli altri elementi di privilegio, come la libertà dalla tassazione, il diritto di nomina, il diritto di darsi degli statuti. Dopo un confronto di questi privilegi con alcuni di questi privilegi papali, viene poi l'esame di taluni dei privilegi imperiali. Naturalmente non poteva non ritornare la Constitutio Habita, che viene esaminata dal punto di vista del valore per quello che è il territorio bolognese, ma che ha una sua importanza come espressione di una presa di coscienza imperiale. Naturalmente riguarda gli studenti e non dobbiamo sentirla antitetica, se ho ben capito a questo punto, non dobbiamo sentirla antitetica troppo, come si è fatto in altre circostanze, nei riguardi del diritto canonico. Naturalmente questa concezione della abita è in relazione anche alla trasformazione dell'idea imperiale, in collegamento anche alla trasformazione di quella che è la coscienza e la realtà della Chiesa. Dopo l'abita ha avuto, mi pare estremamente e giustamente rilievo, il problema della fondazione dell'Università di Napoli, che, sempre se ho ben capito, non è uno studium generale, ma non dà la licenza ubique docendi, anche se ha avuto una importanza notevole per quello che riguarda, è vero, la sua possibilità di servire da esempio in tempi successivi. Riferendosi poi alle ricerche attualmente in corso per la storia delle università, Frau Böhm ha sottolineato l'interesse di un tipo di periodizzazione che è stata indicata dal Borst, il quale osserva che dopo una università che è stata soprattutto sulla influenza papale, con il 1290 si inizia una nuova fase. Dalla università, che viene considerata come elemento di espressione di questa Christianitas che si esprime sul piano culturale, si ha una università che in un certo senso tende ad avere una sua crisi. I papi cominciano ad avere un interesse maggiore per le facoltà teologiche, mentre d'altra parte l'autorità imperiale favorisce o cerca di favorire le fondazioni di università a carattere giuridico. La fondazione di Treviso, Arezzo e Orange mostra per esempio la tendenza di Federico III a volere delle università di diritto. Non bisogna credere che successivamente la università questa tendenza delle università sia venuta attenuandosi o cambiando ancora dopo il, ancora con il XVI secolo, le università hanno ancora importanza sul piano dello studio e del progresso delle scienze giuridiche. Dopo questo esame, che io mi scuso di aver dovuto assai restringere rispetto alla ricchezza dei problemi che ci sono stati posti, il secondo momento, la seconda parte, dopo questa introduzione sulle fonti e questo esame dei, di un certo numero di Kaiserprivilegien, abbiamo che è stato posto il problema, che io vorrei proprio ripetere in tedesco, motive und Wesen der Kaiserprivilegien, cioè motivi e essenza dei privilegi imperiali. E è emerso a questo punto che la politica imperiale dei privilegi universitari nei riguardi dell'Italia e soprattutto delle città italiane ha delle ragioni a un tempo, per così dire, giuridico-culturali, ma anche politiche. Gli imperatori tendono a elargire privilegi imperiali alle città sulla cui fedeltà possono in qualche modo appoggiarsi. E sono stati indicati una serie di esempi, io sono riuscito ad acchiappare nel discorso i casi di Lucca e Pisa. Ma ad esempio è stato, e questo mi pare che sia un caso che valga la pena di ricordare, il caso della fondazione di Treviso nel 1318, che è collegata alla opposizione tra la casa di Asburgo e Ludovico il Bavaro, e Treviso viene favorita con questa fondazione universitaria in quanto appoggia gli Asburgo. Il discorso si è poi centrato, vorrei dire, su una personalità che nella storia delle università è già comparsa, si è detto tra parentesi, varie volte nel corso della discussione delle nostre precedenti giornate, ma che oggi mi pare abbia avuto una... personalmente sono molto grato alla professoressa Böhm, ha avuto un particolare rilievo, la personalità di Carlo IV, di cui voi avete visto in questo Übersicht, è vero, nella seconda pagina, tutta la lunga serie di privilegi di città universitarie. E il Frau Böhm ha ricordato che giustamente la odierna storiografia tende a sottolineare l'importanza di questa politica universitaria come elemento della coscienza che del proprio potere ha l'imperatore. Il secolo XIV pone il problema quindi del senso di questa politica di privilegi imperiali e nello stesso tempo ripropone il problema della politica papale durante il tempo dello scisma. È stato opportunamente ricordato che durante il tempo dello scisma noi abbiamo una Lücke Kaiserprivilegien, cioè abbiamo un vuoto di privilegi imperiali, laddove ci è stato ancora una volta fatto osservare che i privilegi dei papi sono connessi a problemi di ottenere o non l'obbedienza. Ma che cosa è per Carlo IV questa politica di concessione di privilegi? È una realizzazione di una teoria dello Stato in una prospettiva politica. Comunque si osserva subito, è stato subito fatto rilevare, che la fondazione di Praga non va considerata come un fatto che abbia importanza per il regno di Boemia, ma si colloca viceversa in una politica imperiale, come mostra, e con una particolare cura, diremmo noi, degli aspetti formali e giuridici di questa fondazione, come si rileva anche dal fatto che noi abbiamo due privilegi di fondazione, appunto, della università. D'altra parte, però, Praga è anche l'università del regno di Boemia e quindi serve contemporaneamente anche come modello di una fondazione universitaria nell'ambito di una di uno Stato e di una signoria territoriale. Per quanto riguarda le concezioni che hanno, io mi scuso ancora una volta che debbo molto comprimere quanto è stato detto, per quanto riguarda le concezioni che sono alla base di questi due tipi di privilegio, per quello che riguarda il privilegio papale, viene posto in rilievo la teoria aristotelica tomistica della, diciamo così, della importanza che per qui praest rei publice ha il problema dell'insegnamento e dello studio, e quindi la importanza che la universalis ecclesia ha per la formazione delle università. Invece nell'abita riemerge, riaffiora il problema del diritto giustinianeo, che del resto viene ripreso anche da sovrani spagnoli come da Alfonso. Per quanto riguarda anche un pochino i luoghi e i rapporti con i luoghi, Carlo IV è in strette relazioni con i circoli giuridici italiani, con Bartolo e poi con le università di Perugia e Pisa. In questi privilegi alcuni problemi segnano anche la evoluzione della concezione della cultura, e i diplomi dell'università ci mostrano l'importanza non solo della nomina dei doctores, ma per esempio dei doctores bullati, è vero, ma anche l'importanza che si viene formando dei poeti laureati, è vero, da Federico, se io ho ben capito, da Federico III in poi, e non bisogna dimenticare l'importanza che Massimiliano I dà a Vienna al Collegium Poetarum. Nella parte conclusiva di questa, come voi sentite, così ricca relazione, emergono anche i problemi di diritto imperiale in relazione a questa concessione di privilegi. Questi privilegi fanno parte di quello che è il potere specifico, se si può adoperare questa parola, che toccano, che spettano all'imperatore. Che spettano all'imperatore. La signora Böhm, lo dico per chi ha potuto seguire in qualche modo il discorso in tedesco, è vero, ha parlato di questi Kaiser Reservata. E come l'imperatore ha il diritto di eleggere, di dare il titolo, di conferire il titolo di re, così ha anche importanza nella fondazione della università. Naturalmente c'è il problema del potere e del modo di conferimento di queste fondazioni universitarie, e è stato posto in rilievo, direi con tutta chiarezza, il fatto che l'imperatore largisce il diritto, conferisce questi privilegi universitari da sua propria università, dal suo proprio potere. le cose tendono a cambiare quando con la riforma i problemi vengono complicati dalla presenza di sovrani territoriali, non solo, c'erano anche prima, ma qui acquistano nuovo potere per il fatto della dissensione, della divisione religiosa, ma anche perché naturalmente è connesso con il problema della confisca dei beni ecclesiastici e quindi di quel problema dei conferimenti di privilegi, di conferimenti di beni, benefici nei riguardi di coloro che alle università partecipano. Abbiamo quindi avuto un quadro che, dopo di avere indicato nella parte introduttiva le premesse, direi i punti di partenza essenziali e le comparazioni inevitabili con le concessioni dei privilegi papali, si è poi venuta articolando nel mostrare come il privilegio imperiale per l'università sia legato agli aspetti politici, agli aspetti culturali, agli aspetti di potere sovrano dell'imperatore. Io, se mi permettete, mi scuso di non aver reso in tutta la sua ricchezza la relazione che noi abbiamo ascoltato, ma mi auguro di avere almeno indicato i punti essenziali sui quali, come si augura la professoressa Böhm, noi avremo occasione di ritornare. Io, per quello che so dei giorni passati, so che già tutti sono pronti per, con le loro armi che vanno dalla sottilissima, sottilissima misericordia ai grandi spadoni. Aspettiamo che vengano messi in azione. Grazie, ovviamente quelli che mancano ancora se ne accorgeranno e speriamo che corrano poi di arrivare presto. Wer möchte an Frau Böhm die erste Frage stellen, die zunächst natürlich was die am wenigsten einfach ist. Anche a voi italiani è vero l'invito a che la discussione non sia meno vivace dei giorni passati. Ecco. Allora, nur eine Kleinigkeit. Sie haben vorhin ausgelassen den Abschnitt über die päpstlichen Kollegien und die Universitäten, weil Sie angenommen haben, dass das schon behandelt worden wäre. Wäre es möglich, dass Sie nur ganz kurz darauf eingehen? Päpstliche Privilegienpolitik? Während der Schismazeit. Ja, während der Schismazeit. Würde ich aber eigentlich, Herr Diener, es ist gestern die Rede darauf gekommen, war die ganz konkrete Frage, ob es in der Zeit des Schismas eine rivalisierende Universitätspolitik seitens der Päpste gegeben habe. Die Antwort, die darauf von Herrn Diener und anderen gemeinsam sozusagen gefunden wurde, war ausdrücklich eine Teilantwort, nämlich Hinweis vor allen Dingen auf die Universität Erfurt, die zuerst ein Privileg avignonesischer Provenienz bekommt und zwei oder drei Jahre später, ich erinnere mich nicht genau, ein Privileg der römischen Obedienz, das heißt des Papstes Gregor des XII., glaube ich. Urban der VI. Und Herr Diener zeigte oder erklärte, wie weitgehend das zurückgeht auf die politischen Verhältnisse im Kurfürstentum Mainz, das heißt also auf die politische Haltung oder die Haltung des Kurfürsten gegenüber zunächst der einen, dann der anderen Obedienz. Anche perché qualcuno di voi è arrivato in ritardo, la domanda che è stata rivolta alla professoressa Böhm ci riconduce a quanto dicevamo già ieri, vale a dire la politica papale e soprattutto la politica papale nel momento dello scisma avignonese e dei problemi relativi. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato già ieri e a un certo momento al punto centrale della nostra visuale emerse l'Università di Erfurt. Danke. Ja, ich habe diese beiden Privilegien hier auch aufgeführt für Erfurt 1379 und dann nochmals eine Bestätigung etwas später. Für mich stellt sich die Ihre Frage folgendermaßen dar. Es hat durchaus eine rivalisierende päpstliche Obedienzpolitik gegeben, Avignon, Rom, die sich, ich könnte aber nicht sagen, dass es eine damit rivalisierende kaiserliche Universitätspolitik in Bezug auf solche Privilegien gegeben hat. Die Universitäten selbst hatten während der Periode des großen Schismas und der Reformkonzilien im Wesentlichen eben die, ja, haben eine eigene Stellung profiliert, nämlich eine prokonziliare Haltung. Das ist die Linie der Universitäten, die sich, wobei Heidelberg eine besondere prononcierte Rolle spielte, als kontinuierlich hinter dem kurpfälzischen Landesherrn stehend, kontinuierlich für die Obedienz Rom. Das ist die Linie Heidelberg. Es ist natürlich, es würde sehr weit führen, ist aber sehr interessant, etwa die Stellungnahmen von Wien, von Köln, von Erfurt und so weiter, zur konziliaren Frage, die Stellungnahmen der Universitäten zu verfolgen. Besonders Wien interessant, weil die Landesherren, die Habsburger, teilweise eben zu einer anderen kirchenpolitischen Haltung neigten als die Universität. Aber ich meine, es gibt schon rivalisierende päpstliche Privilegienpolitik, aber die kaiserliche steht da abseits. Mir ist bekannt, dass Kaiser Sigismund entschieden eingegriffen hat in Wien. Allerdings würde ich sagen, nicht als Kaiser, sondern als, als benachbarter Landesherr. Aber nicht in dem Sinne, dass er ein kaiserliches Mandat, mit kaiserlichem Mandat die Universität zu einer bestimmten Haltung veranlassen konnte. Ich weiß nicht, ob es damit kurz beantwortet ist. La risposta della professoressa Böhm è stata questa. Prima di tutto ha ricordato che per quanto riguardava Erfurt vi sono tre diplomi papali relativi alla, appunto, ad Erfurt, e sono indicati nella serie delle fondazioni che noi abbiamo nel foglio sotto gli occhi. Comunque, nel momento stesso in cui ha ricordato che vi era una politica di privilegi papali connessa al problema delle obbedienze di Roma e di Avignone, ha anche ricordato che d'altra parte non vi era una rivalità, una competitività, diremmo noi oggi, tra posizione papale verso l'università, posizione imperiale nei riguardi dell'università. Ho appena bisogno, mi permetto di rammentarlo perché adesso non ho presente se ne ho parlato prima, ma mi pare di sì, mi permetto di rammentarvi che la professoressa Böhm nella sua relazione ci ha già ricordato che durante il momento dello scisma noi abbiamo una specie di vuoto di privilegi imperiali. Comunque, vi è stato un atteggiamento delle università nei riguardi dello scisma e nei riguardi delle posizioni conciliari, e le università hanno avuto in linea di massima una politica favorevole alla posizione conciliare. Interessante fra queste università la posizione di Vienna, che ha assunto un suo atteggiamento in relazione a quella che era la politica asburgica, anche se la professoressa ha fatto rilevare che in questo caso gli Asburgo, in particolare Sigismondo, non operavano tanto in funzione della dignità imperiale quanto anche in come Landesherr. Vielleicht noch eine Ergänzung. Die Obedienzfrage war für die Universitäten außerordentlich wichtig, wegen der Benefizien. Und man kann eine in der Beziehung eben doch eine Linie der Benefizienpolitik entweder in Bezug auf Avignon oder Rom sehen, wobei und zwar an der sehr interessanten Quellengattung der sogenannten Rotuli. Die Rotuli, ich habe sie nicht erwähnt, aber die Rotuli, die eben als Nominationslisten entweder von Universitäten selbst oder eben durch die Landesherren an die betreffenden Obedienz bzw. an den betreffenden Papst geschickt wurden. Meines Erachtens gehören die Rotuli mit ganz zentral zu der Entwicklung, dass die Universitäten und der gelehrte Stand, der akademische Stand, eine ungeheure Prestigeaufwertung im Zeitalter des Konziliarismus erfährt. Dazu noch ein weiterer Aspekt, der besonders interessant erscheint. Ich glaube auch, es wird derzeit gearbeitet drüber von Herrn Fried, Schüler von Herrn Klaassen, nämlich, oder Jordan, Entschuldigung, ja, der Aspekt, dass die, was wollte ich jetzt sagen? Achso, die Magister, bitte? Die Magisterkollegin, nein, das meinte ich gar nicht, das ist die Arbeit von Fried in der Zeitschrift für Geschichte oder Historische, dieser neu gegründeten Zeitschrift. Nein, jetzt habe ich einen Moment, wollte genau deutlich sprechen, jetzt habe ich es vergessen. Die Rotuli für die Benefizianten, die hören ja dann allmählich im 15. Jahrhundert auf, diese Rotuli, sind für mich aber auch ein sehr interessantes Zeugnis für die vorreformatorische Kirchenhoheit oder Hoheit in Kirchensachen der Landesherren. Dunque il professore Böhme ha fatto una aggiunta, direi un completamento di estremo interesse, perché oltretutto tocca problemi di cui abbiamo già discusso relativi alle situazioni, ai fatti economici connessi con le università, e ha ricordato che nel problema delle obbedienze delle università ai pontefici ha avuto grande importanza il problema dei benefici, vale a dire della possibilità di disporre dei benefici in relazione al fatto che questi benefici erano legati all'uno o all'altro dei papi, sia come concessione sia come possibilità di disporne. Dafür vielleicht nur ein Detail nochmal dazu beitragen, was also auch die Abgrenzung dieser Diözesangrenzen, dieser der Obedienzgrenzen in den Rotuli aufzeigt. Im Jahre 1379 wurde ein Rotulus der Universität Montpellier an Clemens VII. Genannt. Viele andere Universitäten sandten auch an Clemens VII. Rotuli. In der Vielzahl der Universitäten ist die Zahl der deutschen Supplikanten oder der deutschen Namen in diesem Rotuli sehr zurückgegangen. Relativ am höchsten ist er in Montpellier. Und schaut man sich nun die Leute, die dort also nun in Montpellier weiter studieren, mal an, wo sie herkommen, dann ist es ganz eigentümlich, dass über die Hälfte der dort in diesem Jahr noch studierenden Deutschen, die kommen aus dem Oberrheingebiet. Und das Oberrheingebiet war genau der Obedienzbereich, in dem also der Clemens VII. Anerkannt wurde. Der Kontakt, also sie konnten weiterhin ihre Pfründen, die sie in den Diözesen Straßburg oder Freiburg besaßen, die Einkünfte daraus genießen. Der Kontakt ist also offensichtlich ganz fix, die wissen ganz genau Bescheid, wie es zu Hause aussieht und was sie sich und an welcher Universität zu studieren sie sich leisten können. Il Dottor Diener, sulla base di un rotolo relativo all'Università di Montpellier del 1369, vero, ha diciamo così, posto in rilievo come l'atteggiamento degli studenti e la posizione degli studenti verso l'università e verso il loro luogo di provenienza, se ho capito bene, l'Oberrhein, ecco, cioè la Renania superiore, era collegata al fatto di Clemente VII e della possibilità di disporre di benefici che loro chiedevano in relazione al fatto che appunto avevano la stessa obbedienza. È un problema molto specifico, mi auguro solo che non sia troppo particolare. In relazione a quella politica serrata di privilegi nei confronti delle università anche toscane di Carlo IV, cui lei faceva cenno, mi sono stupito un poco, se ho ben capito, di veder mancare un privilegio all'università di Pisa, e il privilegio imperiale, appunto, che io non sono riuscito a ritrovare. Non di Pisa. L'Università di Pisa? C'è un privilegio per l'Università di Pisa? Prag, Civitale, Arezzo, Perugia, Siena, Pavia, Firenze, Lucca. Ecco, appunto, non è Pisa. Ecco, certo, avevo visto bene. Ecco, e mi chiedevo se ci sono motivi specifici per questa mancanza di attenzione a Carlo V per Pisa. Se questo si deve far riferire alla forse situazione molto particolare di Pisa in quel momento, non proprio brillante, se ai rapporti difficili di Carlo IV, un pochino più difficili di Carlo IV con Pisa di quanto non fossero per esempio con Siena, o seppure il problema è da risolversi in altra direzione. Tra l'altro mi stupisco anche, forse non so, senza motivo, di notare che i privilegi imperiali per una città come Pisa, che ha una tradizione così anche di fedeltà conclamata all'impero, nonostante le oscillazioni, soprattutto trecentesche, i privilegi imperiali per Pisa mancano sempre, non ci sono nemmeno in un periodo successivo, quando pure forse io mi immaginavo che, non so, ecco, il primo Duca Mediceo avrebbe dovuto chiederlo. Non so se esiste un motivo particolare per questo silenzio imperiale su Pisa. Ja, es gibt kein Privileg Karls des Vierten für Pisa. Wenn ich das gesagt haben sollte, dann ist es ein Missverständnis. Er möchte ja wissen, warum es keins gibt. Warum nicht? Da müsste ich eigentlich hoffen auf die Beiträge der italienischen Kollegen. Es scheint überhaupt, ich meine, das hoffe ich hier zu lernen, die Frage zu sein, aus welchen Motiven heraus oberitalienische Universitäten sich mit dem Kaiser verbunden haben. Ich sagte ja, es kann wohl nur von Fall zu Fall die ganz realpolitische Situation dahinter gestanden haben, die man dann allerdings auch untersuchen müsste an soweit vorhanden an den Zeugenlisten der Urkunden. Die habe ich nicht untersucht, aber die Zeugenlisten sind zum Teil sehr interessant und ich habe mir zwar nicht hier drauf, aber doch auch die Suppliken, also jedenfalls soweit in den Urkunden genannt, die Suppliken angeschaut und es ist keineswegs immer die Kommune, sondern zum Teil, wie zum Beispiel bei Florenz, der Erzbischof und nicht die Kommune. Also es variiert bei Papstprivileg und Kaiserprivileg zum Teil der Petent. Frau Böhmer ha risposto osservando che comunque non c'è nessun privilegio a Pisa e che nella fattispecie in casi del genere noi dobbiamo pensare alle situazioni politiche concrete che di volta in volta si sono operati. Io vorrei a questo punto porre in evidenza un fatto che se noi guardiamo i privilegi italiani, noi troviamo Cividale, Arezzo, d'accordo, Perugia, sono, diciamo così, in un momento 53-55. Quando riguarda la Toscana, cioè 64-69, noi troviamo Firenze e Lucca, cioè c'è in questo una precisa indicazione politica. Il collegamento Firenze-Lucca da una parte, che evidentemente è il momento in cui Firenze sta cercando di mettere le mani su Pisa e non ci riesce. E l'appoggio di Carlo IV, Firenze lo chiede per sé e lo chiede per Lucca, che in questo momento tiene a freno Pisa. Quindi lo strano, diciamo così, e il significativo è che il privilegio sia rilasciato a Lucca, e direi in funzione antipisana. Tant'è vero che poi, come è ben noto, ne abbiamo già parlato, i lucchesi non se ne sono serviti assolutamente, perché gli studenti fra i piedi non ne volevano. Questo è un problema del tutto diverso. Quindi io direi che in Carlo IV la tradizione ghibellina di Pisa, che lei giustamente ha ricordato, in sostanza non opera, perché per Carlo IV, per quello che io posso dire e so dire in questo momento, per Carlo IV la politica ghibellina tradizionale, quella che poi in fondo è legata agli Stauffer, eccetera, è una politica che per lui personalmente non ha più un vero significato. Siamo passati in un'Italia in cui sì, esistono ancora i nomi Guelfi e Ghibellini, ma hanno rotto con quello che erano i dati tradizionali, ecco, almeno per quello che riguarda il momento di Carlo IV. Quindi c'è una qualche ragione. È più strano perché non compaia dopo, ma qui io mi fermo, è vero, anche perché bisognerebbe poi entrare nei problemi di quello che è stata per i Granduchi di Toscana, il problema di Pisa, eccetera. Ma questo del resto, se posso aggiungere qualcosa, convergerebbe molto appunto proprio con le invettive che un ghibellino pisano e attento a problemi culturali come Fazio degli Uberti, per esempio, contro Carlo IV, certamente. Fazio degli Uberti è Fazio degli Uberti ist ein nicht weltberühmter Dichter aus der Hälfte des 14. Jahrhunderts. Und er hat ein Poema geschrieben, eine Dichtung, il Dictamundi, wo von mehreren Problemen spricht. Und dazwischen gibt es auch eine Invettiva gegen Karl IV. C'è questa invettiva contro Carlo IV. Quindi si spiega, ecco. Come si spiega invece l'amicizia con Petrarca, con i Visconti, quindi Pavia. Ecco, ci sarebbe qui da sentire per Pavia. Prego prima il professore Arnaldi che si... Io, a proposito della relazione della professoressa Sanremo, vorrei anticipare così alcuni dei punti che avrei dovuto trattare oggi pomeriggio, ma mi sembra che emerga più da una discussione, forse la diversità dei punti di vista su qualche dettaglio, anticipandoli a stamattina più che inserirli nella relazione del pomeriggio. Non credo che la differenza tra l'attribuzione della licenza docenti e della licenza ubique docenti, che caratterizza da una parte i diplomi imperiali, dall'altra parte i privilegi papali, sia molto importante per quanto riguarda gli effetti pratici. Cioè, sia che uno studio avesse la licenza ubique docenti, sia che avesse la licenza docenti, in realtà non era molto facile che un laureato potesse andare a insegnare dovunque. A parte il fatto specifico che nei diplomi papali che attribuiscono la licenza docente spesso si escludono alcune sedi particolarmente prestigiose, in particolare Bologna e Parigi, anche quando questa esclusione non c'è, è difficile che uno potesse andare a insegnare dovunque solo perché lo studium in cui aveva conseguito il titolo aveva la possibilità di attribuire la licenza ubique docenti. Quindi è importante la differenza diciamo così, diplomatisticamente parlando. Mi sembra che sono due tradizioni diverse e in questo spirito l'accento. Quanto ai risultati pratici, l'idea di una grande circolazione di professori era un po' un dover essere più di quanto non fosse una realtà. È un punto che mi è capitato di constatare personalmente e che è stato sottolineato di recente dal Coban in quel libro sulle università medievali, che riprende in parte alcuni suoi articoli in Past and Present, dove alcuni di questi aspetti istituzionali sono stati riproposti con molto buon senso anglosassone, direi, proprio delle sfumature. Quindi credo di fronte a posizioni della storiografia italiana e tedesca che erano in materia più rigide. Sono invece completamente d'accordo con la relatrice per quello che riguarda ciò che ha detto a proposito della abita. Credo anch'io che la tesi di Luhlmann, che dava questo valore polemico, anticanonistico alla abita, sia una tesi non accettabile. Di fatto la concezione, la possibilità per gli studenti di Bologna di adire sia il vescovo che il dominus, che il professore, in una situazione in cui non c'erano ancora le universitates, ma solo delle societates, come ha dimostrato Cencetti, creava un'equiparazione degli studenti laici nei confronti dei chierici. Ma direi che la creava di fatto, ma non c'è un intento polemico. Mi sembra che nel 1158 non si possa prevedere nella cancelleria imperiale alle stesse attribuire questa intenzione in fondo polemica nei confronti degli studenti di diritto canonico, che è l'idea che Luhlmann ha messo in circolazione e che vedo ripresa abbondantemente. In realtà sono completamente d'accordo con lei. Sono anche completamente d'accordo sul problema di studium, che Napoli non è uno studium generale. L'espressione non ricorre nel documento, si legge continuamente che Napoli è uno studium generale, perché è ancora diffusa l'idea che studium generale voglia dire studium dove si studia di tutto, dove si può studiare di tutto, che è un'idea falsa, che di quelle che stentano a passare di moda, un po' perché si è sotto l'impressione dell'idea moderna di università degli studi, quindi si ha l'impressione che studio in generale voglia dire qualcosa di simile, mentre in realtà non c'è proprio questo, non c'è né la dizione né c'è il carattere in questo senso. Per quello che riguarda il periodizzamento del Borst, io credo che il 1290 sia, io accetto molto questo punto di vista, mi sembra uno degli apporti più interessanti della storiografia sulle università degli ultimi tempi. Credo che lo spartiacque però debba essere posto anche prima. Questo lo citerò, ci ritornerò anche nel pomeriggio. Io credo che gli anni che vedono veramente il fallimento dell'impostazione, l'entrata in crisi dell'impostazione papale dell'università siano gli anni 70-77, direi, gli anni della grande disputa parigina del 70 e poi le condanne del 77. Quindi io sarei addirittura per anticipare il momento in cui entra in crisi questa idea in cui il papato cessa di avere la palma, insomma, in questa politica universalistica. Un punto che mi è interessato molto è quello di Treviso, per essermi occupato di storia delle università di Padova e in genere della marca trevigiana. Io credo che sia molto interessante e vada molto sottolineata in polemica con quelli che sono alcuni atteggiamenti di studiosi italiani, questa posizione che dà a questo intervento di Federico il Bello per Treviso una ragione esclusivamente di politica imperiale, laddove a torto si tende a tirare in ballo, per giustificare questo intervento imperiale, i precedenti duecenteschi di Treviso e quindi si inventa uno studium di Treviso nel secolo XIII che invece non c'è stato. Treviso nel secolo XIII ha avuto come Verona e come Padova una serie di interventi statutari comunali subito dopo la fine del regime zeriniano che creavano degli insegnamenti di carattere superiore a Treviso, per un anno chiamando un famoso maestro per un anno e mettendo nel bilancio comunale lo stipendio per questo maestro. Ma sono tutte creazioni che, tranne il caso di Padova, sono state delle creazioni nate morte, insomma, sono stati degli aborti, dei tentativi di creazione di studi da parte dei comuni. E quindi secondo me si ha torto a mettere in rapporto il diploma imperiale di Treviso del 1318 o quello papale per Verona del 1339, che è anche ricordato, con quello che c'era in precedenza. Cioè questa politica dei poteri universali, di attribuzione di privilegi a città per creazione di studi, non ha niente a che fare con questi piccoli, modesti episodi, transeunti episodi locali. E quindi quella storia che esiste, una certa storia dello studio di Treviso che culmina nel diploma del 1318 e crea il diploma del 1318 questa specie di preistoria di interessi locali, di interessi scolastici locali, è una storia completamente sbagliata. Insomma, l'uso del respice finem in questo caso è del tutto improprio. Altro punto che ho sentito con molto interesse, e qui veramente io confesso la mia ignoranza e quindi mi informerò in materia, è stato quello dell'importanza che assumono i poeti laureati nelle università, soprattutto a Vienna, da quello che ho sentito. Io mi sono occupato un po' della preistoria di questo fenomeno e credo che, a proposito dell'incoronazione romana del Petrarca, che rappresenta una preistoria più vicina di tutto questo, ci sia ancora molto da dire. Credo che l'epistolario di Petrarca vada spulciato proprio per questo episodio, per vedere l'importanza che assume il rifiuto, perché a Petrarca era stata proposta prima un'incoronazione a Napoli o a Parigi, il suo rifiuto in fondo che questo avvenisse nel quadro di uno studio vero e proprio, invece questa sua scelta romana, proprio per indicare che questa qualità di poeta laureato era qualcosa che usciva fuori dal quadro istituzionale della università del tempo. Mentre poi ancora da chiarire sono i precedenti dell'incoronazione stessa di Petrarca, in particolare l'episodio di Albertino Mussato Padovano, l'episodio del 1318, il quale episodio va ancora, secondo me, riconsiderato proprio per l'importanza che assume come precedente dell'incoronazione di Petrarca e questa tradizione, insomma, della laurea poetica, che è un elemento in cui l'aspetto istituzionale della storia dell'università e l'aspetto culturale, cioè il rapporto tra università e cultura umanistica, si tocca con mano in una maniera molto, molto lampante. Da ultimo, altro punto che mi ha più direttamente stimolato è l'importanza delle università nel momento dello scisma, anche con i riferimenti che sono stati fatti al problema dei benefici. Mi sembra singolarissima in questa prospettiva che contro la posizione, diciamo, di Parigina, che era per l'abbandono di entrambi i papi, contro ogni compromesso, e c'è invece la posizione di Tolosa. Cioè Tolosa, che era un'università partita in fondo in concorrenza con Parigi in un momento delicatissimo, come vedevamo il pomeriggio, cioè nel 1229, durante la prima grande gessazio parigina, questa rivalità tra Tolosa e Parigi ritorna proprio fuori in questo momento, è il momento in cui Parigi prende nettamente posizione per il partito, per la cessazio di entrambi i pontefici, si oppone a ogni compromesso. E Tolosa invece prende una posizione diversa. Sul discorso dei benefici, io credo che ci sia sì quello che è emerso anche con l'apporto prezioso del professor Diner, che ha accennato la relatrice, cioè il problema della questa gara che fanno i papi contendenti al servizio dell'arma dei benefici per attirare a loro le università. E direi che in particolare per l'atteggiamento di quella di Parigi il problema grosso è quello dei benefici che riguardavano la Normandia, e qui poi è collegato con Jean Petit e tutta questa frase più calda della vita universitaria parigina nel momento dello scisma. Ma direi che era in discussione proprio l'idea stessa, insomma, di una chiesa universale, che era quella che distribuiva questi benefici, quindi tutto quello che era cominciato con la super speculum di Onorio III del 1219 e che aveva favorito enormemente Parigi, molto più di tutte le altre università, che veniva messa in discussione con l'idea invece di chiese territoriali e quindi con una ripartizione dei benefici che andava certamente comunque fosse a scapito di Parigi, insomma era Parigi quella che ci perdeva, e quindi questo spiega in fondo questa posizione pro-borgognona dell'università parigina, che teme questa territorializzazione delle istituzioni ecclesiastiche, perché viene meno questo suo privilegio sancito dai papi del 200, a cominciare da Onorio III indirettamente nel 1219 e poi in maniera vistosissima con i diplomi, con i grandi diplomi di Gregorio IX. Quindi credo che veramente questo momento, insomma, di Parigi e durante lo scisma, il rapporto alle obbedienze, il rapporto all'idea stessa, insomma, della Chiesa, insomma, proprio la stessa prospettiva ecclesiologica, e quindi il modo di distribuire i benefici che discendeva dalla prevalere dell'una o dell'altra tesi, quella conciliarista o quella non conciliarista, fosse per l'antico privilegio di fatto che l'unità di Parigi fosse veramente una causa, una ragione di vita o di morte. Quindi è proprio un punto cruciale della storia dell'università nel passaggio dal mondo antico, dal mondo medievale al mondo moderno. Ich glaube, das sollte ich kurz zusammenzufassen versuchen. Herr Arnaldi hat mehrere Punkte vorgebracht, zum Teil, wie er ausdrücklich sagt, um seinen Vortrag von heute Nachmittag zu entlasten, weil möglicherweise die Angelegenheit besser jetzt im Zusammenhang schon mit Frau Böhms Ausführungen zu sprechen ist. Im Voraus, in den meisten Punkten, die er erwähnt hat, ist Herr Arnaldi mit Frau Böhm voll einverstanden, und da mache ich es kurz. Etwas ausführlicher muss ich auf die Dinge eingehen, die Herr Arnaldi anders sieht als Frau Böhm, wo er sie etwas fragt, und außerdem dann an einem Punkt muss ich aus unseren Diskussionen der letzten Tage Herrn Arnaldi und Frau Böhm informieren und gleichzeitig eine Frage stellen, das betrifft die Authentica Habita. Der erste Punkt war, Herr Arnaldi sagt, die Differenz zwischen der Formulierung Licentia Docendi oder Licentia Ubique Docendi sei eigentlich eher ein diplomatischer Unterschied, auch dann, wenn bestimmte Universitäten wie Paris oder Bologna aus der Licentia Docendi ausgeschlossen seien, dann habe das für die Wirklichkeit der Universität damals keine solche Bedeutung. Er sagt und stützt sich dabei auf Cobben, dass in Wirklichkeit die Norm, dass jeder Doktor überall lehren könnte, viel weniger zum Zuge gekommen sei, als in vielen italienischen oder deutschen Arbeiten zu finden sei. Und er lobt also die Nüchternheit des Engländers, der ganz einfach sagt, es findet relativ wenig Wechsel statt und es spielt infolgedessen keine so große Rolle, welche Formulierung in Bezug auf die Doktorwürde und deren Folgen in einem Privileg zu finden ist. Hier an dieser Stelle ist also eine Differenz zu Frau Böhm, zu der Frau Böhm sich sicher äußern wird. er besteht, Herr Arnaldi ist voll und ganz wie Frau Böhm der Meinung, dass Habita, also die kaiserliche Konstitution von 1158, nicht eine ausdrückliche Spitze gegen Kanonisten und kirchliches Recht enthält. Und beide haben aber bei der Authentica Habita das nicht besprochen, was wir besprochen haben und offen lassen mussten, weil wir es nicht wussten. Und das, deshalb sage ich es ausdrücklich. Zuerst auf Deutsch, dann sage ich es nochmal auf Italienisch, um es ganz deutlich zu machen. Bei uns erhob sich die Frage, es gibt in der Authentica Habita die Möglichkeit für die Studenten, sich an ihren Magister oder an den Bischof zu wenden. Das Faktum von Bologna heißt aber, dass der Rektor nicht ein Magister und nicht der Bischof in Praxis der Richter ist. Vorschläge, die hier kamen, waren, dass möglicherweise der Magister durch seine sehr enge Verbindung als Bürger der Stadt Bologna mit dem örtlichen Recht, mit den örtlichen Gewohnheiten, den Studenten oder Scholaren nicht mehr als ein akzeptabler Richter erschienen sein könnte, dass man also sinngemäß lieber den ausländischen Rektor als den örtlich gebundenen Magister zum Richter haben wollte. Das sehr kurz. Es war auch noch die Rede davon, dass möglicherweise aus Gründen der Jurisdiktion zwei Universitäten in Bologna sind, eine italienische und eine ultramontane, also nicht italienische, mit jeweiliger italienischer oder nicht italienischer Gerichtsbarkeit. Ist das doch ja non-loritator in Italien. In Bezug auf die Äußerung von Frau Böhm, dass die Universität Neapel kein Studium Generale gewesen sei, volle Zustimmung von Herrn Arnaldi. Ebenfalls betont Herr Arnaldi wie Frau Böhm die Wichtigkeit der Arbeit von Herrn Borst, der mit dem Versuch ab 1290 eine neue Periode der Universitätsgeschichte anfangen zu lassen, sicher etwas Richtiges und Wichtiges getroffen hat. Nur, dass Herr Arnaldi meint, man müsse die Zeit, den Zeitpunkt etwas früher ansetzen, nämlich bei 1270, 1277, den Prozessen bzw. dem Urteil in Paris gegen die Thomisten. In Bezug auf Treviso hat Herr Arnaldi Frau Böhm ergänzt, sie hat ja nur verhältnismäßig wenig davon gesprochen. Er hat darauf hingewiesen, dass das Privileg für Treviso von 1318, das ihnen vorliegt, insbesondere in Italien, eine Literatur sozusagen über die Vorgeschichte dieser Universitätsgründung hervorgebracht habe. Verona, Treviso, Padua haben im Laufe des 13. Jahrhunderts städtische Statuten, das heißt städtische Beschlüsse, haben dort Schuldinge betroffen. Und wenn also ein Lehrer in Treviso eingestellt worden ist mit städtischem Salär, dann hat man das für eine erste Form dieser Universität angesehen. Herr Arnaldi sagt, das sei ebenso unsinnig wie entsprechende Beobachtungen in Verona. Städtische Privilegierung in diesem Raum, Marca Trevigiana und Padua, habe höchstens für Padua funktioniert und da weiß man es ja aber auch. Eine Frage an Frau Böhm ist die Frage nach den Poetae Laureati und ihrem Zusammenhang mit der Universität. Er hat dabei darauf hingewiesen, dass die erste wichtige Dichterkrönung, die von Petrarca in Rom 1349, noch nicht genügend geklärt sei. Insbesondere sei nicht geklärt, warum die vorhergehende, ihm angebotene Dichterkrönung in den Universitätsstädten Paris und Neapel abgelehnt habe, sich dann aber in Rom offenbar dazu bereit gefunden habe, wobei man die Frage stellen kann, ob und inwieweit da ein Zusammenhang mit Universität besteht. Vorbild sei vielleicht die Dichterkrönung von Albertino Mussato 30 Jahre vorher, die nun, wenn ich das richtig begriffen habe, mit Universität gar nichts zu tun hat. Soweit dieses. Schließlich noch eine Bemerkung zu den Universitäten im Schisma, wo Herr Arnaldi, indem er Paris, wovon wir ja bisher kaum gesprochen haben, ausdrücklich mit einbezieht, noch ein paar neue Gesichtspunkte gebracht hat. Er sagt, im Schisma ist Paris gegen alle Obedienzen, sondern für das Abdanken aller Päpste und die Einsetzung eines neuen Papstes. Anders sei es mit Toulouse. Toulouse und Paris, schon bei der Gründung von Toulouse, Konkurrenten, seien in ihrer Konkurrenz gerade im Schisma sozusagen neu aufgeblüht, zum Schaden von Paris, das also im Schisma im Grunde genommen seine wichtige Bedeutung oder das Wichtigste an seiner Bedeutung eingebüßt hat. Und dafür meint Herr Arnaldi, gäbe es auch den Grund der Pfründen. Im 13. Jahrhundert sei Paris vor allen Dingen von Gregor dem IX. Privilegiert worden, von der universalen Kirche, die verfügt über Pfründen überall in der ganzen Kirche. Inzwischen sei es üblich geworden, dass die Universitäten sich sozusagen auf territorial begrenzte Kirchen stützten. Landeskirchen kann man das nicht nennen, aber es ist also ein territorial begrenzter Einzugsbereich, aus dem die Professoren in Gestalt von Pfründen ihre Bezüge bekommen. Und Herr Arnaldi meint, möglicherweise hätten die Pariser das bemerkt, dass mit dem Sinken oder Nachlassen der Universalgewalt in der Kirche ihre materielle Basis in Frage gestellt war und dass damit sich vielleicht die burgundfreundliche Haltung der Pariser in dieser Zeit erklären lasse. Aber damit will ich aufhören. Ich habe leider noch zu kurz. Ja. Ich wollte ringraziare il professor Enze, che mi ha dato modo per la prima volta in vita mia di capire perfettamente un discorso in tedesco. Okay, wollen Sie? Ja, ich glaube, also Sie sollen. Ja, gut, also ich werde es versuchen. Punkt 1, Differenz zwischen Licentia Docendi oder Ubique Docendi, würde ich Ihnen voll zustimmen, ist ein Problem der Diplomatik, ein Problem der Urkundentraditionen. Für Neapel wäre die Licentia Ubique Docendi überhaupt noch nicht relevant gewesen, denn sie hat sich im Zuge der Angleichung der Universitäten als Problem eigentlich erst zu Ende des 13. Jahrhunderts ergeben, mit Paris, mit der Zuweisung der Licentia Ubique Docendi an Paris und Bologna. Glaube ich doch, dass die Licentia Ubique Docendi als diplomatisches Problem in den Kaiserurkunden eine Rolle spielt, eben zur Angleichung an die päpstliche Universalgewalt. Und man sieht ja, es ist die Licentia Ubique Docendi im Zusammenhang des Promotionsrechts ist und bleibt ein Zentralpunkt universal herrlicher Privilegierung, eben auch in den Kaiserurkunden der späteren Zeit. Das Zweite zur Frage der Authentica Habita. Zunächst muss ich auch zustimmen, Herrn Arnaldi, Sie haben ja darauf hingewiesen, dass die Habita nicht etwa als antikanonistischer Stoß gemeint ist. Habe ich auch, glaube ich, nicht gesagt. Im Gegenteil, ich habe auch... Es kam in der Zusammenfassung von Herrn Manzelli sogar noch etwas deutlicher raus als in Ihrem Referat. Ja, denn ich habe auch... Drauf, deshalb hat sich Herr Manzelli noch bezogen. Ja. Denn es ist ja... Aber die Frage, Herr Elze hat noch die Frage aus einer offenbar früheren Diskussion gestellt, die Frage nach der Gerichtsbarkeit, wie das zu verstehen sei, dass in Bologna der Rektor die eigentliche Gerichtsbarkeit hatte. Im Grunde, ich kann es jetzt nicht für Bologna beantworten. Ja. Wie kommt es, dass Habita als das große Grundgesetz der Bologneser Universität betrachtet und behandelt wird und in einer so wichtigen Frage wie der Gerichtsbarkeit man anders verfährt, als es in Habita vorgeschrieben ist? Also, ich glaube, da kann man, ich meine, Herr Seifert könnte mich vielleicht da ergänzen, weil er sich damit auch stärker befasst hat für Paris. Ich glaube, ganz allgemein kann man dazu sagen, die Habita hat ja nichts anderes getan, als die Gerichtsbarkeit für die Scholaren dem geistlichen Gericht zugewiesen. Und das bleibt die Linie für die frühen Universitäten. der Rektor, es gibt ja auch in allen Statuten, Universitätsstatuten, eben die Vorschrift, dass der Rektor sein muss ein Clericus non conjugatus. Das heißt, Clericus muss er sein, non conjugatus, das richtet sich wahrscheinlich gegen die Mönche, also gegen Ordensgeistliche. Also bleiben wir mal dabei, der Rektor als Gerichtsherr war Clericus. Der Rektor vertrat die geistliche Gerichtsbarkeit. Das, wie es in Bologna, ich kann jetzt nicht auf Bologna, das weiß ich nicht, aber es wird wohl ähnlich sein. Also die Zuweisung, Habita-Zuweisung der Gerichtsbarkeit an das Ius Fori, das wird vielfach zum Beispiel auch für Paris bestätigt durch die Urkunde König Philipp Augusts von 1200 für die Pariser Verhältnisse. Dass die Habita so wichtig wurde als sogenannte Charta oder Grundgesetz, liegt daran, dass sich daran eine weitläufige Interpretation der Habita angeschlossen hat, die nun aber durch die Interpretation im Grunde der Justinianischen, also des Justinianischen Kodex, eben gewirkt hat auf die kaiserrechtliche Frage, auf die Privilegienfrage. Dann die Zeitpunkt neuer Phase, ja, das, vielen Dank für den besonderen Hinweis auf die Bedeutung der 70er Jahre in Paris, was auch wohl für Oxford gilt, Bettelordenstreit und so weiter. Nun speziell noch zur Frage Zusammenhang Dichterkrönungen, Poete Laureati und Universität. Ich weiß nicht, wie weit das Vorbild Albertino Musatos die Krönung ungefähr um 1310 vorbildhaft war. Ich glaube sicher. Ich weiß keinen Zusammenhang für die italienischen Poete Laureati mit Universitäten. Für die deutschen Universitäten aber hat sich im Zuge des Humanismus ein enger Zusammenhang ergeben seit etwa eben 1500. Ich weiß zum Beispiel auch, dass in Wittenberg bei den Statutenrevisionen, bei der Statutenreform für die Artistenfakultät, die Poete Laureati die Promotionen von Dichtern mit in die Statuten, in das Statutenrecht Wittenberg eingegliedert wurde. Wir wissen ja auch, dass seit dem 15. Jahrhundert verschiedene Universitäten, zum Beispiel Löwen und andere, sich immer wieder mit neuen Statutenreformen gegen die Literati Vagantes gewandt haben, womit ja wohl diese Poete und auch die Doctores Bullati in kumulativ gemeint sind, weil es im Grunde Promotionen außerhalb des Gewohnheitsrechts der Universitäten war. Besonders ist interessant, wenn man einige doch uns überlieferte Diplome für einen Poeta Laureatus anschaut. Wir kennen zum Beispiel das Diplom für Aeneas Silvio Piccolomini von 1442, Friedrich III. Das ist sehr interessant, denn der Wortlaut dieser Poetenernennungen ist absolut in Angleichung an die universitäre Promotion, verleiht nämlich, jetzt kommt wieder, Licentia, also nicht nur Docendi, sondern auch Interpretandi und so weiter, ubique. Und das kommt eben in diesen Poeta Laureati Diplomen vor, und es ist ganz selbstverständlich, dass die Universitäten sich gegen eine solche Bewertung der Poetenpromotionen in Gleichstellung mit Magisterpromotionen der Artistenfakultäten gewehrt haben. Ich glaube, das ist es. Sì, è un po' difficile perché dunque il problema che diciamo così è stato il centro del discorso della signorina, della professoressa Bösch, è la considerazione di se e fino a che punto il problema della licenza docendi e della licenza ubique docendi abbia avuto e fino a che punto abbia avuto un rilievo. In realtà sarebbe emerso che questo rilievo non si può ridurre ad un fatto meramente diplomatico, ma che ha una sua più profonda radice in quelle che sono le concezioni che il papato ha del suo potere e della estensione del suo potere. Per quello che riguarda la abita, io non posso seguire perché è un discorso estremamente complicato, è vero, il problema relativo alla interpretazione della abita. C'è di mezzo la interpretazione che lo Ullman ha dato di questo diploma imperiale e di problemi relativi alla giurisdizione che sugli studenti viene ad avere il foro ecclesiastico, il foro civile e naturalmente le questioni connesse. Si tratta in altre parole, con questa abita, di sottrarre lo studente dalla arbitrarietà di poteri che possano influire su di lui e di dargli delle garanzie che poi naturalmente vengono concretamente applicandosi nella realtà. Mi scusi, devo proprio riassumere così perché altrimenti ci sono dei problemi. Devo dire che nella risposta, perché altrimenti la mia traduzione diventa un tradimento, nella risposta della professoressa Böhm ci sono state delle indicazioni particolari e specifiche. Ce n'è una che mi permetto di riprendere, che è il problema che il rettore doveva essere un chierico in quanto giudice. Ecco. Questo mi sembra, perché io direi che qui c'è emerso un punto. Nell'abita non si fa riferimento al rector, perché il rector in quel momento non c'era. Questo è uno dei punti, secondo me, importanti di quel saggio splendido di Cencetti, Studium fuit bononie, proprio di aver usato l'abita per vedere qual era il livello di sviluppo delle istituzioni scolastiche bolognesi. Mi sembra molto importante questo apporto ulteriore che l'obbligo che c'è per la richiesta che si fa che il rector sia un chierico, quando le università ci saranno e quindi anche i rectores, sia connessa proprio a questo esercizio della giurisdizione. Questo per riportare tutto un po'. Basta che non diventi però un esercizio di una giurisdizione ecclesiastica. Appunto. Per riportarlo un po' nella legislazione giustinianea dell'Audienza Episcoporum, direi che questo poi è il contesto in cui tutto questo verrà visto. Per quanto riguarda invece il momento della crisi dell'università, la professoressa Böhm è d'accordo nel rilevare l'importanza che ha avuto la questione, il contrasto tra i maestri secolari ed i maestri regolari a Parigi e ha accennato anche all'importanza che tutto questo ha avuto per Oxford. Si è poi fermata a sottolineare il valore che nell'università tedesca ha la questione del poeta laureato, soprattutto in relazione al fatto che attraverso il poeta laureato si vede un espandersi ed un affermarsi dei problemi della cultura umanistica nelle università tedesche, tanto più poi che ai poeti laureati, in base a questa concessione, e ha accennato al diploma di Enea Silvio Piccolomini del 1442, se ho ben capito, è vero, si chiariscono tutta una serie di problemi, di poteri che con questa designazione viene loro concesso. Io vorrei chiedere come di fatto si concretassero il potere di protezione e di controllo che esercitavano la Chiesa e l'impero sulle università. C'era un'influenza sulla didattica, sull'insegnamento, sulla cultura? Sie möchte gerne fragen, in welcher Weise sich die allgemeinen, also die universalen Mächte, Papst und Kaiser, auf die Universität auswirken ob sie also in Bezug auf den Lehrbetrieb oder in irgendeiner anderen Weise hineinregieren in die Universität. Ich gebe das jetzt etwas mehr mit meinen Worten wieder. Wo spürt man die Einwirkung von Papst oder Kaiser auf die Universität? Dazu? Ja, ich habe also den wiederum päpstlichen Registern beobachten können, dass besonders bei spanischen Universitäten oftmals Fragen aufgeworfen werden in den Suppliken, wo es um Lehrstuhlbesetzungen geht und sogar um den Stoff, der dort gelehrt wird. Da sind Streitigkeiten und die werden auch in derartigen Suppliken vorgetragen. Das ist also das Wert. Und ich habe dazu gesagt, Spanien, weil ich es in anderen Ländern eigentlich nicht. Da kann ich das also in diesem Urkundenmaterial nicht finden. Beziehungsweise ist mir noch nicht begegnet. Cioè, in pratica ha risposto in qualche modo il dottor Diner, rilevando che dai rotoli che egli ha avuto modo di considerare si vede che vi è una certa giurisdizione su taluni problemi, come prova il fatto che vi sono delle suppliche rivolte ad ottenere delle cattedre e rivolte ad ottenere la possibilità di insegnare o non talune materie. Ma soltanto in Spagna? Ma soltanto in Spagna. Ich glaube, für den deutschen Bereich muss man hinzufügen, dass im 14., 15. Jahrhundert das Problem der Inkorporationen ganz maßgeblich ist für konkrete Verhältnisse, das heißt für die finanziellen, für die wirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen Universitäten. Die Inkorporationen, also geistlicher Stifte oder Kapitel, in die Universität zur Versorgung der Lehrkanzel. A proposito, per quello che riguarda il territorio di lingua tedesca, la Frau Böhm ha aggiunto che questo esercizio del potere papale si verifica specialmente per quello che riguarda il problema della incorporazione, cioè della annessione all'università di talune fondazioni o di taluni organismi che rendano possibile il godimento di vantaggi per coloro che nell'università si trovano a esercitare la loro attività di studente. Und für die kaiserliche Seite? E da parte imperiale poi? Sind wichtig die Comitiva, die Pfalzgrafenrechte, weil die Pfalzgrafenrechte beinhalten auch die Erteilung von Wappenbriefen, also Nobilitierung und vor allem die Ernennung von Notaren, von öffentlichen Notaren in der frühen Neuzeit im 17., 18. Jahrhundert jedenfalls spielen daher die juristischen Fakultäten hier eine besondere Rolle in der Beziehung zwischen Universität und landesherrlichen Kanzleien. Dunque, per quello poi che riguarda il libro della Germania è importante il problema della comitiva, cioè del gruppo di persone intorno al Landesherr, il quale al signore territoriale, in quanto ha la possibilità di conferire per esempio taluni poteri, tra i quali quello di esercitare la concessione di titoli nobiliari, la possibilità di esercitare la professione notarile ed altri vantaggi di vario genere. E quindi questo fa sì che la comitiva sia un elemento intermediario tra università e potere del signore territoriale. Subito. Dobbiamo un po' attenerci all'ordine delle richieste. Dice, Colliva, Melville, Ambilla, Peselli. Ich möchte nur zu dem letzten Punkt der Kontrolle durch die Päpste noch etwas sagen. In Ergänzung zu dem, was Herr Diener sagte, es gibt ja im 14. und 15. Jahrhundert sowohl für Spanien wie aber auch für Frankreich spezielle Legaten, die ein unmittelbar Reformen in den Universitäten durchführen. Und da gibt es eine ganze Reihe, die hingeschickt werden zu diesem Zweck, um also diese Kontrolle durchzuführen. Aber ich möchte eigentlich noch etwas anderes sagen zu dem Punkt der Licentia Docendi. Auch auf die Gefahr hin, dass das, was hier jetzt geklärt ist, dann wieder unklar wird. Es ist nämlich, glaube ich, so, dass es ist nicht ein rein diplomatisches Problem. Zum ersten Mal wird von der Licentia Docendi in einer Dekretale Alexanders III. Gesprochen. Und da geht es überhaupt nicht um Universitäten, sondern es handelt sich darum, dass die Licentia Docendi eines Domscholasters verkauft worden ist. Das heißt, der hat Geld dafür verlangt, dass dass ein anderer in seinem Aufsichtsbereich Schule hält. Und von daher kommt in die Kanonistik dieser Begriff Licentia Docendi. Das hat aber überhaupt nichts zu tun mit der Promotion, mit der Doktorierung, die Licentia Ubique Docendi verteilt. Und ich glaube, dass Sie da recht haben, dass da tatsächlich dann eine Konkurrenz zwischen kaiserlicher und päpstlicher Seite entsteht. Das wollte ich nur zur Klärung dieses Begriffes beitragen. Und was Koppen angeht, ist das sicher richtig. Und zwar hängt das auch, was er sagt, zwar hängt das auch zusammen mit den Finanzen. Jeder, der an einer Universität den Doktorgrad erworben hatte und wollte an einer anderen Universität lehren, musste noch einmal die gesamten Promotionsgebühren bezahlen. Immense Gebühren, 200 bis 300 Gulden unter Umständen. Und infolgedessen ist tatsächlich der Wechsel relativ gering. Denn das wollte natürlich nicht und konnte nicht jeder noch einmal bezahlen. Das wollte ich nur. Le osservazioni del dottor Wiener da una parte allargano quanto osservava il dottor Wiener a proposito di quello che a lui risultava del controllo sull'insegnamento relativamente alla Spagna, in quanto a proposito della Francia rileva che da Parigi sono, dalla Francia sono partiti. Dalla Francia, non da Parigi. Dalla Francia, non ho... sono partiti non dei, dei legati i quali hanno di volta in volta chiesto, trattato problemi relativi appunto alle università. Per quello che è rilevante, la osservazione relativa alla licenza docendi. Ha osservato il dottor Dicce che la espressione licentia docendi si trova per la prima volta in Alessandro III e si, ho capito bene, sì. E si riferisce ad una persona la quale ha, diciamo così, pagato questa possibilità, questo privilegio di insegnare, ma di insegnare non sul piano dell'università, ma a titolo, diremmo noi oggi, personale, il vedersi riconosciuto il diritto di insegnare, ed ha pagato per questo. La licentia ubique docendi viene invece spostando il piano, in quanto si riconnette a quella che è la concezione papale di un potere, diciamo così, universale e quindi della possibilità far sì che valga dovunque questo e che quindi un certo gareggiare con l'impero che nei limiti delle sue possibilità anche egli allarga la licentia docendi. Però il dottor Dicce ha anche riconosciuto il fatto che questa licentia docendi era sì una licentia ubique docendi, ma che nell'effettivo trasferimento da una parte all'altra, da un'università all'altra, comportava una grossa spesa, praticamente la spesa relativa a tutto quello che bisognava pagare per ottenere il grado dottorale, il che faceva sì che lo scambio, cioè il movimento dei dottori da un'università all'altra, fosse un fenomeno relativamente parlando ristretto. Grazie. Professor Colliva, prego. Brevemente, per lamentare che due interventi fondamentali, come quello della professoressa Böhme e oggi quello di Annan, giungano alla terza giornata, quando invece sono essenziali per i fondamentali orientamenti di questo seminario. Come mi pare dimostri questo, come mi pare dimostri questa discussione. E ho tre osservazioni da fare alla professoressa Böhme, abbastanza sollecite. La prima, mi collegherei un momentino al discorso della habita. Prima di tutto per osservare che se è vero che la habita non contiene il rettore, che però in qualche modo legittima quella che sarà poi la prassi dell'esercizio rettorale, almeno secondo un'interpretazione che ne do io, non vedrei però il rischio, diciamo, di fare soggiacere, diciamo, gli studenti ad una giurisdizione di tipo ecclesiale in qualche modo parallela a quelle del vescovo, anche perché ritengo che la giurisdizione degli studenti in pratica fosse poi di natura eminentemente arbitrale, ossia in sostanza fosse una transazione. Comunque, tuttavia, il fatto che vi fosse una pluralità di giurisdizione, cioè che fosse una giurisdizione del discente, dello studente, sempre però concorrente a quella del vescovo, che nessuno mai sopprime, secondo me garantisce comunque agli studenti una possibilità di avere applicazione anche, se mai, del proprio diritto, il discorso che facevamo l'altro ieri. Cioè, se non è arbitrale, lo studente, per esempio borgognoni, applicherà il proprio diritto consuliare nazionale o popolare. È interessante l'osservazione circa gli iura reservata nella fondazione di università, cioè il privilegio universitario come esplicazione di uno ius reservato all'imperatore. Interessante, non l'avevo mai visto, non me l'ho mai accorto, anche perché, e qui sono messo fuori strada, l'abita comincia proprio come abita super hoc